Moin Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe 4 Ecken, 2 Elfer. Es würde ja auch langsam Zeit, gebe ich zu. Ich bin der Chris, ich bin sowas wie der Blindenhund heute für euch und geleite euch durch die Sendung, aber das mache ich natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der Tobi, wie viele gar nicht wissen, der Nummer 1 Anwärter an den DFB Sportdirektorposten eigentlich war. Aber Tobi, erklär uns mal, warum ist es nicht dazu gekommen? Es lag an meinem Dialekt. So. Erstmal hallo an alle. Ich bin der Tobi. Ja. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und Chris. Ja. Der Kicker hat ja schon berichtet in einer Beta-Version der Ausgabe, dass du schon feststandest als DFB-Sportdirektor. Ja, da ist was dran. Ich habe mich nicht mehr drum bewerben müssen. Die wollten mich eigentlich. Ja, klar. Ja, ja. Aber keine Ahnung. Ich glaube. Das ist dann auch, glaube ich, eine finanzielle Frage, oder? Ja, nee. Sie wollten einfach einen hässlichen. Sie wollten einfach einen hässlichen Sportdirektor nach Matthias Sammer und einer, der nicht schöner ist. Und ich war einfach zu hübsch dafür. Aber Robin Dutt hat ja nicht auch so einen Akzent? Aber er kann ihn besser vertuschen. Das ist ein Franke, Nee, ich kann es sagen. Ich musste mich entscheiden zwischen vier Ecken, 2 Elfer, Cult of Personality und DFB. Beides ging nicht. Nee, natürlich. Doppelrolle wollte der DFB nicht mitmachen und dann ging es mir einfach ums Finanzielle. Da bist du halt dann doch auch nur eine Hure, ne? Wie alle anderen auch. Ich musste einfach abwägen, wo ich mehr mich in der Zukunft sehe, wo ich finanziell besser dastehen könnte und ja. Chris, ich rede jetzt mit dir und nicht mit Jogi Löw. Ja, aber ich glaube, da wären wir auch wieder bei dem Thema Schwuchtel, ne, wenn wir über Jogi Löw reden. Aber da habe ich nichts gesagt. Also wenn Jogi Löw nicht mit, wie heißt dein Co-Trainer? Hansi. Wenn Hansi Flick abends schön im Arm in Arm einschläft, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich es nicht. Ja, sollen sie. Heute geht es um 18 Mannschaften, die in 3 Wochen, glaube ich, ist es soweit, ne? Sich den Arsch hoffentlich aufreißen werden, um deutscher Meister zu werden. Zumindest fangen sie damit an, dann in 3 Wochen. Und wir reden heute mal darüber, was die Clubs denn so gemacht haben, um besser dazustehen als in der letzten Saison. Ich meine, bei Borussia Dortmund wird es schwer, noch besser dazustehen. Aber bei dem einen oder anderen FC Bayern München ist es vielleicht noch möglich, ein wenig besser dazustehen. Und auch international gucken wir uns mal so die Top-Transfers an. Wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Reden wir über die Top-Clubs der Premier League? Reden wir nur über Paris oder reden wir dann noch über die Primera Division? Aber da ist nun wirklich gar nichts passiert, ne? Also da ist ganz ruhig, da werden die Spieler irgendwie nur weggekauft, aber groß einkaufen tun die Clubs nicht. Aber ja, Ricky, siehst du, merkst du es auch schon, ich bin noch völlig im Ricky-Flow. Du hast das Euroleague-Spiel gar nicht gesehen, ne? Hannover gegen Alcoholics. St. Patrick's Alcoholics. Nö, habe ich mir gedacht, muss ich nicht. Ich habe mich dann für andere Aktivitäten entschieden. Ja, du warst im Freiluftkino, ne? Ich war im Freiluftkino, ja. Im FKK-Kino, oder? Nur. Also egal, ob die anderen angezogen sind oder nicht, ich gehe immer nackt. Bei dir ist immer FKK. Ich habe damit kein Problem, zu zeigen, was ich habe und nicht. Ja. 3-0. Ja. Es war ein Gruselkick. Also wirklich, war ganz schlimm. Aber ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man da irgendwie den Hinrundensieg, den irgendwie eingefahren hat, egal wie. Es war der erste Auftakt für eine deutsche Mannschaft in einem Wettbewerb, wo es um was geht. Aber es war jetzt auch kein Maßstab, ne? Nein, kann man nicht sagen, dass St. Patrick's da zumal mir auch sagen muss, dass sich Hannover die letzten Jahre wirklich gemacht hat und dass sie jetzt wirklich an Klasse gewonnen haben und da darf eine Mannschaft wie St. Patrick's eigentlich nicht mehr wie nur ein Sparingspartner sein und das hat man ja auch gesehen. Ja. Hannover war nicht stark und hat trotzdem das Ding souverän 3-0 gewonnen, also ja. Ja, schön ist natürlich, dass so ein Spieler wie Leon Andresen das 1-0 schießt, ne? Der Typ hat irgendwie 23 Monate nicht mehr gespielt, macht das erste Pflichtspiel und knallt da wirklich ein unfassbares Ding ins Tor, also wirklich, das hat mich wirklich gefreut, weil das ist, glaube ich, auch ein guter Spieler und auch ein Sympath für 96. Jetzt wundert ihr euch wieder, warum wir als erstes über 96 sprechen. Liegt halt daran, dass wir irgendwie ganz früh ran müssen. Wir müssen ja in der nächsten Runde nochmal ran, ne? Bevor es in die Gruppenphase geht. Oder wie habe ich das verstanden? Nicht so viel. Ich weiß, sind sie ja gleich in der Gruppenphase, oder? Wenn sie jetzt St. Patrick schlagen. Ja, ich meine, danach müssen sie in die Runde, wo wir letztes Jahr waren, wo wir gegen Sevilla gespielt haben. Ich glaube, so ist es richtig. Kann auch sein, weiß ich aber nicht. Wie gesagt, für mich beginnt die Saison zum Gucken erst vielleicht mit dem DFB-Pokal, aber eigentlich erst am 28. oder am 27., wenn die Bundesliga anfängt. Weil alles, was davor kommt, ist Sparingsding. Liegt also, halt schlicht und ergreifend daran, dass deine Clubs nicht international vertreten sind. ich hab ja nicht Clubs, ich habe ja nur einen Club, ich habe den Club. Ich brauche das gar nicht. Ich muss mich so viel. Wenn du den Club sagst, da müssen wir über eine Marketing-Aktion sprechen von der TU Braunschweig, ja. Die hat 2700 Fans in ganz Deutschland befragt und rausgekommen sind die 8 beliebtesten Marken, / Fußballmannschaften der Bundesrepublik. Und da ist auf Platz 8 ein Club, wo man es sich schon gedacht hätte, dass der weiter oben steht. Auf Platz 8 ist der HSV. Ja gut, der HSV hat viel in Ansehen verloren die letzten Jahre. Viel, viel, viel Theater, viel Skandale, viel Zugänge, Abgänge, die man nicht versteht. Ich hab zum Beispiel, ich verstehe immer noch nicht, da kommen wir nachher noch drauf zu, warum sie einen Mladen Petric haben gehen lassen. Der wäre mit Sicherheit gerne da geblieben. Ja, ich glaube, dass das Thema war, ihn von der Gehaltsliste runterzubekommen. Verstehe nicht. Das war so ein Sympathieträger und eben. Aber naja. Und viele solche Geschichten führen dazu, dass eine Mannschaft wie der HSV nur noch auf Rang 8 rangiert. Ich bin mal gespannt, wer Platz 1 bis 7 belegt, weil jetzt in der Liste hier? Ja. Ja, da kommen wir auf den 7. Platz und zwar ist da der Club, die Klubberer. Ne? Also hättest du das gedacht? Souveränes Mittelfeld. Ja, eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich den Club, wenn ich mich so mit vielen Leuten unterhalte, die nicht wissen, dass ich Clubfan bin, kommt immer so, ja, der Club, aber die Franken, die wissen doch nichts, die können nur das R-Rollen, mehr können sie nicht. Wenn sie dann aber wissen, dass ich Clubfan bin, vielleicht haben sie dann einfach Angst vor meiner Person. Sagen, ja, schon ein bisschen. Ja. Dann sagen sie, ja, Club ist super. Deswegen habe ich immer gedacht, so, der Club wird nicht so, ist so ein Traditionsclub, aber dass die da auf Platz 7 sind, das ist okay. Der beliebtesten Marken im professionellen Fußball. Da ist auf Platz 6, da war ich auch sehr überrascht, da ist auf Platz 6 Schalke 04. Also das ist aber ganz schön weit hinten, ne? Ich würde eher sagen, das ist ganz schön weit vorne. Findest du? Ich meine, diese Fankultur im Pott, die ist ja schon speziell. Ja, schon, aber es gibt ja so wahnsinnig viele Clubs im Pott und ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man Fans aus Dortmund befragt, wer die beliebtesten oder die besten Mannschaften sind, dass die dann Schalke sagen. Nein, das ist natürlich klar. Ich kann mir das nicht, da bin ich jetzt echt geschockt. Also ich habe gedacht, okay, die Schalker, die sind so ein bisschen so ein Häufchen für sich, also so ein großer Haufen für sich, aber dass die das so, obwohl das ist auch so ein Kulturverein, die werden sich auch in ganz Deutschland, wie die Nürnberger im Endeffekt, verteilt haben in der Bundesrepublik. Ja. Das ist halt, ich schätze mal, wenn sie bei der Befragung von den 2700 Leuten, wenn das Leute allen Altersdurchschnitts waren, dann kann das schon sein, dass sie so weit vorne sind, aber ich schätze mal, wenn sie den Altersdurchschnitt sag mal, bei 30 oder so angesetzt hätten, dann wäre Schalke nicht so weit vorne. Veröffentlicht hat ja diese unfassbar profunde Studie das Fachmagazin Sportbild, muss ich noch dazu sagen. Sportbild kenne ich nicht. Sportbild kennst du nicht, nee. Nee, kenn ich nicht. Auf Platz 5 sind die Fohlen, ne, die Gladbacher. Also aktuell ja, glaube ich, die interessanteste Mannschaft der Bundesliga, würde ich fast sagen. Ja, wenn man halt überhaupt nicht weiß, wie es mit denen anzufangen ist. Was sie diese Saison leisten. Was diese Saison kommt, weil, wenn man die letzten beiden Jahre nimmt, da war ein halbes Jahr furchtbar dabei, ein halbes Jahr gut. Und dann jetzt das letzte Jahr waren sie über ihrem Limit, ne? Glaube ich. Ja. Und warten wir es ab. Also, die haben durch sich viele Sympathien mit Sicherheit erspielt letzte Saison. Ja, und da schwebt natürlich auch noch eine große, ich meine, die Fohlen, ne? Wann waren sie groß? 60er, 70er Jahre sowas, ne? 70er Jahre, 70er Jahre mit Vogts und Co. Da schwebt natürlich auch noch eine große Legende mit. Ja, klar. Auf Platz 4 haben wir einen Zweitligist, das kann natürlich nur St. Pauli sein. St. Pauli auf Platz 4 der beliebtesten Bundesliga-Clubs. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Keiner mag St. Pauli nicht. Nee, das stimmt, ja. Es gibt keinen, der St. Pauli nicht mag. Das ist so ein bisschen wie, wir haben es im Vorgespräch gehabt, wo wir es von Kino und Filmen hatten, dem Film Ziemlich beste Freunde. Es gibt keinen, der diesen Film nicht mag. Genauso ist St. Pauli auch. St. Pauli ist eine französische Komödie. Das hast du schön gesagt, wirklich. Ja, ein französisches Gedicht, könnte man fast schon sagen. Sag das mal den Pauliranern. Ich werde gleich mal in allen Foren reinschreiben, die es von St. Pauli gibt. Mal gucken, wie die Reaktion ist. Ihr seid ein französisches Gedicht. Wahrscheinlich wird dann Schwuchtel und Co. als Antwort, als Reboot. Wobei diese Ausdrücke, die möchte ich hier nicht hören. Okay, dann als Homosexueller. Weißt du, diese Ausdrücke kenne ich sonst nur von anderen Shows auf dieser Seite, cultofpersonality.de, hört doch mal rein. Hashtag zum Beispiel, da gibt es so Begriffe wie Schwuchtel und so. Vieles Böseres. Werder Bremen, auf Platz 3. Finde ich zu Recht. Also ein unfassbarer Sympathieklub, der erst in den letzten Jahren, glaube ich, viel an Kredit verloren hat. In den letzten 2 Jahren eigentlich speziell, oder? Kann man eigentlich sagen. Ja. Also davor, ja, es gibt auch keinen, der die nicht mag. Ich glaube, jeder schätzt es, dass es einfach da ein Zweigestirn vorne an der Spitze gibt, es einfach jetzt über Jahre schon gibt. Wenn man da sich jetzt nur weiter im Norden umschaut, wo wir es gerade hatten vom HSV oder so, wo sie nach 2 verlorenen Trainingsspielchen den Trainer und den kompletten Vorstand wechseln. Das passiert in Bremen halt nicht. Da bist du halt einfach abgesichert. Wenn du da im Team bist, da dürftest du eigentlich keine Probleme haben. Nee, ja, da hast du recht. Und natürlich auch mit Klaus Allofs, ein Sympath. Also ich mag ihn sehr gerne. Ich höre mir auch immer jede Woche den Hitradio Antenne Podcast an und da gibt es immer eine Rubrik, die heißt das Born-Ultimatum. Weißt du, wegen dem Ex-Manager oder Präsident ist es aktuell? Nee, Ehrenpräsident, ne? Ehrenpräsident. Volker Born. Hat er mal eine schöne Rubrik und da adelt er halt auch immer Klaus Allofs, was er für ein Glücksfall ist. Und ja, ich muss auch sagen, sympathischer Club, auch sehr interessante Saison, die jetzt kommt. Also fast schon rund erneuert die Mannschaft, ne? Mussten sie auch machen. Ich meine, nach 2 so verlorenen Jahren, die Mannschaft hat halt die letzten Jahre über gelebt von ihren internationalen Erfolgen, weil sie sich darüber halt auch finanziert haben. Ja, eben. Und ja, auch Schnäppchen kosten halt Geld mittlerweile. Ja, naja. Und wenn sie kein Geld haben, können sie die nicht mehr rausholen. Also, ja, ist schon okay. Bremen Platz 3, damit kann man leben. Aber jetzt natürlich die Frage. Platz 2 und Platz 1. Auf haben Platz 2 des Marktindexes der TU Braunschweig, die unfassbare repräsentative Skala. Auf Platz 2 ist der FC Bayern München. Und wir gratulieren dem FC Bayern München zur ersten Vizemeisterschaft. Toll, toll. Ah. Mal schauen, ob sie das Dutzend noch voll kriegen. Im Ligapokal Vizemeister wird es ja leider nichts. Das wäre dann der nächste Titel gewesen. Ja, Liga Totalcup. Da sind wir nur noch im Halbfinale. Nee, Quatsch. Nur noch Platz 3. Spiel um Platz 3, ne? Gibt's das denn überhaupt? Ja, wird heute übertragen. Auf unserem Emotions-Sender Nummer 1 Sat.1, ne? Ich gehe davon aus, ja, also gestern kamen die Halbfinals auf Sat.1, dann werden heute mit Sicherheit die Finals auch da kommen. Ja. Ja, Sat.1, das ist aber auch wunderschön. Also, die Sat.1 Filmnächte, da sind wir ja beide große Fans von, ne? Ja, klar, es läuft bei mir auch nichts anderes. Auch wenn es jetzt gerade auch nur ohne Ton halt, aber es läuft immer Sat.1. Ja, wunderschön. Ja, was sagt man dazu? Woran kann es liegen, dass sie nicht mehr so beliebt sind? Ich weiß es nicht. Also. Sat.1 oder Bayern jetzt? Oder ist Sat.1 Bayern? Hey, Sat.1 hat RAN wieder ins Leben gerufen, ja? Okay. Also sowas in der Art. Zumindest haben sie den Namen RAN wieder irgendwie ins TV gebracht. Aber nee, der FC Bayern München, woran liegt es denn? Liegt es einfach daran, dass, ich nehme es mal vorweg, auf Platz 1 Borussia Dortmund ist, dass die einfach so sympathisch sind und so nah am Volk? Nee, ich glaube, dass Dortmund auf Platz 1 ist einfach, weil die letzten beiden Jahre einen super geilen Fußball gespielt haben. Ja, aber es liegt ja nicht nur daran an dieser Studie, sondern auch an dem Ansehen, ja. Und da hast du natürlich mit Jürgen Klopp. Ne? Natürlich. Hast du ja die Galionsfigur, die du beim FC Bayern München mit gar keiner Person irgendwie hast, ne, im Vorstand. Uli Hoeneß ist natürlich unfassbar geil, ist natürlich auch die Reizfigur im deutschen Fußball. Ja, ja. Mit Jupp Heynckes, das ist natürlich auch schwierig, den sympathisch zu finden, ne? Wobei ich glaube, Dortmund in allen Ehren, aber wenn es bei Dortmund mal nicht mehr so laufen sollte, dann weiß ich nicht, ob der Club dann weiter sogar locker bleibt. Wenn man sieht es zum Beispiel auch am Trainer von Mainz, an dem Tuchel, wenn als die vor 2 Jahren so wahnsinnig toll in die Runde gestartet sind und die ersten 8 Spiele irgendwie gewonnen haben, da war der Tuchel auf dem gleichen Weg, haben sie ihn schon geadelt wie ein Jürgen Klopp. Ja, ja. Und als es dann aber mal kacke lief und sich der Tuchel dann als wirkliche Drecksau eigentlich rausgestellt hat, ja. Da hat er dann auch wahnsinnigen Einsehen verloren. Und in Dortmund, da haben die letzten 2 Jahre mit Ausnahme von der Champions League letztes Jahr einfach keine Rückschläge hinnehmen müssen. Und wer weiß, wenn Dortmund wieder ausscheiden sollte in der Vorrunde, wenn sie nicht so in die Startlöcher kommen, so wie letztes Jahr auch, aber dann auf dem Niveau weiter bleiben, wenn sie vielleicht im DFB-Pokal in der ersten, zweiten Runde unglücklich ausscheiden, dann weiß ich nicht, ob die Dortmunder da so locker bleiben, wie sie jetzt sind. Ich glaube auch, dass Jürgen Klopp Zickenpotenzial hat. Ähnlich wie Tuchel. Ja, das glaube ich auch. Und das, ne? Irgendwann wird es rauskommen, weil die Dortmunder werden nicht die nächsten Jahre an diesem Limit spielen können, wie sie es jetzt haben. Ich glaube es nicht. Nee. Und an Hoeneß, den hat man halt auch nur auf dem Kieker, weil er halt auch schon so viele Ausraster hatte, aber immer ehrliche, herzliche Ausraster. Ja, es hat auch keiner was gegen Uli Hoeneß. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Verstand hat, liebt Uli Hoeneß. Weil, stell dir mal den Bundesliga. Gerade die Dortmunder müssen ja Hoeneß mögen, ne? Ich sag nur Rettungsplan. Rettungsschirm, hätte ich fast gesagt. Hier, was waren das? 5 Millionen? Ich glaube, damals waren das 5 Millionen, hieß es zumindest, ja. Stand ja in den Medien hier. Und St. Pauli haben sie auch mal gerettet, ne? Ja, die Bayern sind viele andere kleine Clubs auch, durch ihre Testspiele. Das wissen die Leute gar nicht. Dass die Bayern jetzt gegen FC Untertupfingen spielen, nicht nur, weil sie da irgendwie jetzt große Fanbases haben oder da neue Fanbases erschließen wollen. Nein, das machen sie auch oft, zu 90%, weil es den Clubs gerade schlecht geht. Und sie wissen, dass wenn der FC Bayern München kommt, sie höhere Ticketeinnahmen generieren können und dass es auch immer ausverkauft ist. Also, ja, klar. Ne? Nein, schau dir das mal an, was jetzt mit Stadtrival mit 1860, ja, den haben sie auch den Arsch gerettet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Schalke so ähnliche Probleme bekommt, dass Dortmund dann auf einmal Schalke unterstützt. Genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Aber bei den Bayern, das sind einfach so, ja, da gute Samariter. Ja, genau. Ich glaube aber auch, dass wenn sie, ja, wie war das mit 1860? Da ging es ja ums Stadion, ne? Ja. 1860 konnte irgendwie nicht mehr mitzahlen am Stadion. Sonst wären sie bankrott gewesen, ja, oder Hätte, glaube ich, der FC Bayern München das nicht getan, dann wären sie aber auch, glaube ich, der richtige Buhmann gewesen. Ja, aber... Man hätte es auch verstehen können, ne? Im Prinzip. Ja. Ich meine, dieses ganze Theater, diese ganze Lokalgeschichte in München hat ja auch nachgelassen, seitdem jetzt 1860 nicht mehr am Limit spielt oder nicht mehr in der ersten Liga und so spielt. Wenn die Zweite in der ersten Liga spielen würden und ein Konkurrent wären zu Bayern, dann wäre es vielleicht wieder was anderes, dann... hätte vielleicht der Uli da schon einen Zeitnieb oder so verpassen können, aber ja, wer weiß. Lass uns drüber reden, wenn es soweit ist, wenn Dortmund mal abkackt, ob dann Jürgen Klopp immer noch so cool ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wo er bei der ARD oder im ZDF war, weiß ich nicht mehr, bei der EM 2008 Eröffnungsspiel, die Schweiz gegen Tschechien. Jürgen Klopp wurde da ja neuer Trainer, genau. Seit 2008 ist Jürgen Klopp Trainer jetzt in Dortmund. Und ich kann mich erinnern, dass er vor dem Spiel noch relativ locker drauf war und alles cool und locker lässig und sich eigentlich nur gewünscht hat, dass sein Alexander Frey, der damals bei Dortmund gespielt hat, dass er einfach ein gutes Turnier spielt und alles im grünen Bereich für ihn läuft. Und in der Halbzeitpause war er dann dermaßen angepisst, weil sich nämlich Alex Frey ziemlich böse verletzt hat und ich glaube dann vier oder sechs Monate fast gefehlt hat. Und dann war der so pissig drauf. Ich meine, der hat den Alex Frey, glaube ich, noch nicht einmal gesehen. aber war dann so zickig drauf auf einmal, weil es einfach nicht gut für ihn gelaufen ist. Und ich glaube, dass es auch irgendwann in Dortmund auch so kommen wird. Das ist halt jetzt aktuell, Stand heute, klar, Dortmund Platz 1, absolut okay. Weil es halt gerade einfach im ganzen Paket stimmt. Sogar Kevin Großkreuz. Aber nächstes Jahr kann das schon wieder ganz anders aussehen. Eben. Tobi. Wobei ich glaube, dass Mannschaften wie dann wiederum Bayern und Bremen, dass die weiterhin, und auch St. Pauli, dass die weiterhin auch in 20 Jahren noch da vorne rumgurken werden. Ich blätter hier gerade noch ein bisschen durch die... In der heutigen Zeit blättert man nicht. Man scrollt doch heutzutage nur noch mal. Noch nicht mehr. ich habe wirklich noch ein physisches Medium in der Hand. Das ist ja unglaublich. Umweltsünder. Und da habe ich jetzt mir mal die Doppelseite aufgeschlagen. So sieht die Startelf der 18 Clubs aus. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt auch an und gehen mal die Clubs durch, oder? Bevor wir hier noch eine Weile, acht Stunden Epos machen. Ich würde sagen, wir fangen von hinten an, oder? So wie wir es bei Cult of Personality gewohnt sind. Das Beste zum Schluss, ja. Ja. Machen wir so. Und da ist jetzt der... Es ist auch ein Bundesliga-Urgestein, oder? Ist es jetzt Fortuna? Schon durch, dass es Fortuna ist und nicht Berlin? Oder gibt es immer noch Möglichkeiten, dass vielleicht doch Berlin ist? Ich glaube, Liga. Berlin hat sich damit jetzt langsam abgefunden. Da sie ja auch Freitag war es 2-2 gespielt haben in der zweiten Liga. Ich glaube, jetzt müssen sie dann doch damit leben, dass sie in der zweiten Liga auch bleiben. Also gut. Stimmt. Okay. Ja. Okay, dann. Die Fortuna aus Düsseldorf, ich glaube, kein anderer Club hat... Man müsste jetzt mal nachgucken, wie viele Clubs in der Geschichte mal mehr Spieler gekauft haben. Aber bis jetzt sind es, glaube ich, 19 Spieler, oder? 19 Verpflichtungen. Ich glaube, der VfL Felix Magath hat bestimmt auch ähnlich zugeschlagen. Na gut, aber ich glaube, der macht das ja auch... Warum der das macht, da kommen wir später zu. Also da habe ich auch noch das eine oder andere Wörtchen. Das eine oder andere Hühnchen sogar noch mitzurupfen. Aber Fortuna Düsseldorf, ich glaube, da muss man den Transfer rausheben. André Voronin, auch ein alter Bundesliga-Hase, ist jetzt bei der Fortuna für 500.000 US-Euro von Dynamo Moskau verpflichtet. Ausgeliehen. Ja, was soll man zu André Voronin sagen? Ich meine, wir haben ja so eine kleine Umfrage gestartet bei Facebook, ob André Voronin ein guter Transfer ist für die Fortuna oder nicht. Und hast du das Ergebnis parat? Ich kann es mal kurz aufschlagen, wenn du möchtest. Weil ich, ja, solange deine Meinung zu der Geschichte, ist er gut für eine Mannschaft, die Fortuna Düsseldorf? Ich glaube, es kann was werden. Ich meine, Voronin ist ja auch nun Name. Er hat bei Liverpool gespielt vorher, ne? Bevor er bei Moskau unterschrieben hat. Ja. Und so ein internationaler Name, der tut ja so einem Club auch generell immer gut, weil er auch Trikots verkauft, ne? Aber sportlich denke ich schon, dass er jetzt nicht großartig einschlagen wird, aber mit seiner Erfahrung dieser neuen jungen Mannschaft da schon das ein oder andere mitgeben kann. Ich suche gerade die Umfrage. Hast du sie? Ich finde sie irgendwie nicht. Nee, ich schaue gar nicht. Schaust gar nicht, ne? Ich schaue. Ist eigentlich auch nicht so. Es geht ja nur um unsere Meinung. Ah, ich hab sie. Okay. Ich glaube, relativ viele sind dafür, dass es eine gute Entscheidung war. So war mein letzter Stand. Genau, es ist eindeutig 6-3. Ja, 6 sind da der Meinung, dass es ein guter Transfer war, dass André Voronin der Fortuna das ein oder andere mitgeben kann. Und ich bin natürlich auf der Seite, der gesagt hat, er ist nicht so der Mann, der der Mannschaft jetzt das großartige Qualitäts-Backup gibt. Aber naja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch aktuell gar nicht, wie er so in Form ist, wie er in Russland gespielt hat. Das ist natürlich auch mal so ein Ding. Und jetzt muss man nochmal sagen, wenn ihr natürlich weiter oder wenn ihr gar nicht wusstet, dass wir eine Facebook-Seite haben, einzig für Vierecken2Elver, dann Facebook/Vierecken2Elver und da schön liken und da könnt ihr auch bei diesen wundervollen Umfragen mitmachen. Unter anderem die aktuelle Umfrage, wer gewinnt den Liga-Total-Cup? Und da habt ihr nicht mehr so viel Zeit. Also da habt ihr nicht mehr so viel Zeit und ich habe aus Trotz Borussia Dortmund gewählt. Na gut, ist ja nicht so unwahrscheinlich. André Voronin, Fortuna, was sagst du? Ich halte es, also aus dem gleichen Aspekt oder dem gleichen Grund, wie du am Anfang gesagt hast, Trikotverkauf und Erfahrung weitergeben. Hast du recht, aber ich glaube nicht, dass es sonderlich gut ist für eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf. Es ist halt immer so, eine Mannschaft wie jetzt Fortuna Düsseldorf, wie nachher Greuther Fürth, wie Eintracht Frankfurt, die war es halt, die müssen diese Saison über ihre Mannschaft, die geschlossen hat, müssen die sich den Klassenerhalt sichern. Und ich weiß nicht, ob man es mit einem, für mich ist es ein Problemkind, André Voronin, weil es nicht läuft, wenn er mal nicht spielt, dann kann der schon ganz schön unangenehm sein, ob es nicht für so ein Team, das eh schon so viele Neuzugänge hat und wo sich eher es finden muss, ob dann das nicht eher ein Störfaktor ist. Mhm. Ob er dann so der Mann ist, der da das Zünglein an der Waage sein kann. Ich meine, wenn ich mir so das anschaue, was sie sich noch verpflichtet haben, ich freue mich, ich finde es gut für Düsseldorf. Muss man sagen, erst 33 Jahre alt. Ja. Da kann man noch mal was reißen. Ja, kann man, aber werden wir sehen. Also ich glaube halt nicht, weil wenn ich mir anschaue, was sie sonst noch verpflichtet haben, sie haben halt das Problem, dass ein Sascha Rösler, warum auch immer, Sascha Rösler weggegangen ist von Düsseldorf. Ich glaube, er hat nicht mehr so viel gespielt. Sie haben den Maximilian Beister, der wieder zurück nach Hamburg geht. Ja. Weil sie ihn ja nur ausgeliehen haben. Das ist, glaube ich, die größte Schwächung, oder? Ja, und Mr. Sixpack haben sie auch hergeben müssen. Asani Lukima Mulungoti heißt er, der zu Bremen gegangen ist. Keine Ahnung, ob der es drauf hat, aber der hat halt ist, glaube ich, mal von der Sportbild als Mr. Sixpack der Bundesliga gekrönt worden. Das ist schön. Ja, sowas weiß ich halt. Ja. Naja, aber ich glaube, wenn ich mir anschaue, was sie sich verpflichtet haben, im Sturm speziell so Nando Raphael von Augsburg, der in so ein Team reinpasst, ein Stefan Reisinger von Freiburg. Ist aber nicht Nando Raphael auch bei Berlin damals schon ein schwieriger Typ gewesen? Nando Raphael? Raphael ist doch, das ist ein anderer Raphael, oder täusche ich mich jetzt gerade? Ist der von Berlin zu Augsburg? Der hat mal bei Berlin gespielt, das meine ich. Und ich meine, als er damals für Berlin in der Bundesliga gespielt hat, war er, glaube ich, nicht so der Typ, der jetzt mal in die Bresche springt und irgendwie einen großartigen Charakter zeugt. Aber das ist ja jetzt auch generell letztes Jahr bei Augsburg gewesen. Wer ist da so großartig rausgeragt? Ich vergleiche jetzt einfach speziell mit Augsburg vom letzten Jahr. Da gab es keinen, der da so rausgestochen ist. Und genau deswegen glaube ich, dass Düsseldorf sich mit einem Voronin, der rausstechen tut, vom Namen her, dass sie da keinen guten Kauf getätigt haben. Also wenn ich mir da wie sage, Axel Bellinghausen, haben sie verpflichtet, Nando Raphael, Duri Czar von Celtic, der früher mal bei Frankfurt und bei Freiburg war. Ja, und ich glaube auch Tobias Levels, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen Name-Dropping machen wollen. Es ist, glaube ich, auch ein gestandener Spieler, den sie da von Borussia Mönchengladbach geholt haben. Ich glaube, das ist der Top-Transfer, würde ich fast sagen. Den haben sie ja letztes Jahr schon gehabt. Den haben sie ja ausgeliehen gehabt. Und haben sie jetzt aber fest verpflichtet. Richtig, genau. Ja, ja, das sind Leute, die so eine Mannschaft wie Düsseldorf jetzt für dieses Jahr braucht, um über die mannschaftliche Geschlossenheit Punkte zu sammeln, um es den Klassenerhalt zu holen. Mit einem Voronin alleine vorne drin, wo man dann im Endeffekt immer ihm, falls es nicht läuft, kann man ihm die Schuld zuschieben, weil es nicht läuft. Und ich weiß nicht, ob ein Voronin in dem Fall mit dem Druck da zurechtkommt. Wenn es läuft bei der Fortuna, dann kein Thema. Dann war es die richtige Entscheidung. Aber ob es so kommt, warten wir es ab. Ich lese hier gerade in der Gala, dass Fortuna Düsseldorf nur mit einer Spitze spielen wird. Ja gut, ich meine, das ist ja heutzutage gang und gäbe, oder? Ja, aber jetzt hast du Raphael und Voronin. Ja, und Stefan Reisinger, ich meine, der kommt von Freiburg, kommt ja zu Düsseldorf. Der war bei Freiburg schon nur der Joker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wieder Bock hat, nur der Joker zu sein. Nur 400 Kilometer weiter Zentraldeutschlands. Ja, okay. Ja gut, im Prinzip haben sie drei offensive Männer, mit Raphael Reisinger und Voronin, ne? Und über die Flügel werden sie dann mit Schaar und Axel Bellinghausen kommen. Axel Bellinghausen ist echt super. Ich finde, wenn ich mir das so genauer mal angucke, ad hoc würde ich sagen, die haben bessere Chancen als letztes Jahr Augsburg. Ja. Ne? Ja. Ich meine, sie haben so einen Griechen verpflichtet, Malessas, für knapp eine halbe Million von Saloniki. Ja, gut, da kann man über den weiß mal gar nichts. Ja. Da kann man nur vermuten, okay, dass die Scouts da einen guten Job getan haben. Weil für 450.000 sind für so einen Club in Düsseldorf jetzt schon auch viel, die jetzt, ich glaube, 19 Spieler verpflichtet haben für gerade mal 2 Millionen oder so. Da guckt man schon auf jeden Euro, den man da investiert. Ja, das ist natürlich die Wolfsburger Manier, die sie da irgendwie jetzt eingeschlagen haben. Ganz viele, also Quantität zu kaufen, ne, und gucken, ob da ein bisschen Qualität dabei ist. So scheint es mir. Ja, die kosten ja alle nichts. Und viel verdienen werden sie ja auch nicht. Sie verdienen gar nichts, ja? Nein, die werden nichts. Die werden nach Auflaufprämie alle bestimmt bezahlt. Ja, ich glaube, ja, Fortuna, was kann man da noch großartig sagen? Viel Glück. Ich wünsche es mir auch. Also ich mag die Fortuna. Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, nächste Saison wären sie nicht bei mir in der Abstiegsregion. Da kommt der nächste Verein. Wäre mir da eigentlich viel lieber. Für alle Frankfurt-Fans, die uns gerade zuhören, tut jetzt mir leid. Weghören, oder was? Ich mag euch einfach nicht. Die Eintracht. Ihr habt ein tolles Stadion und zum Teil auch tolle Fans, aber nur zum Teil. Der Rest ist in die Tonne. Ja gut, zum Teil, Frankfurt hat ja die Ultras überhaupt, ne? Ja, ja. Nee, die gibt es, glaube ich, in Paris. Da kommen wir nachher noch drauf. Paris. Die Eintracht, ja, ist aber auch ein Urgestein. Aber ist in den letzten Jahrzehnt irgendwie zur Fahrstuhlmannschaft verkommen, ne? Schade. Ja, was heißt schade? Ich meine, seit... Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass du da jetzt auf die großen Aversionen stößt. Ich wusste nicht, dass du jetzt mit Frankfurt so eine persönliche Fehde da am Laufen hast. Ja, ja, ist halt... Was haben die dir denn getan? Nö, ich meine, eigentlich haben sie mir nichts getan, aber... Was soll ich sagen? Du triffst jemanden, du siehst einen Verein und entweder ist er dir sympathisch oder ist er nicht sympathisch. Ja. Und so ist es bei mir halt mit Frankfurt. Sorry, ich meine, geht halt nicht. Seit Anthony Yeboah, Maurizio Gaudino, JJ Okocha haben sie für mich keinen Sehfaktor mehr verdient. War das nicht bei der Eintracht auch so den ganzen Sommer lang, dass Armin Fee, der Trainer, große Probleme mit der Innenverteidigung hat? Er hat ja teilweise irgendwie 3 Innenverteidiger verkauft und hatte dann irgendwie nur noch einen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das war irgendwie im ganzen Sommer war es irgendwie das große Thema und dann, ja, frage ich mich, wen haben sie denn da jetzt geholt in der Innenverteidigung? Da lese ich gerade diesen Demidov. Demidov von Real Sociedad, ja. Demidov. Ja gut, das sind halt viele, viele, viele Unbekannte, sage ich mal, jetzt auch dabei. Aber auch der ein oder andere, wo man sagen könnte, da könnte was gehen. Sie haben, was ich gut finde, was ich ein Plus finde für die Frankfurter Eintracht, Olivier Ocean von Greuther Fürth verpflichtet. Wobei ich mich ja sogar ein bisschen frage, warum Olivier Ocean von Greuther Fürth nach Frankfurt geht. Ja, da Bremen war auch an ihm dran. Ja, warum geht dieser Kerl nach Frankfurt? Ich verstehe. Er ist aber auch schon recht alt, ne? Ja, aber es spielt keine Rolle. Ich meine, er ist aufgestiegen mit Greuther Fürth als Torschützenkönig. Und warum geht so einer dann zu Frankfurt? Ich meine, er hätte auch doch gleich bei Fürth bleiben können. Er hat auch erste Liga gespielt. Aber es gibt's immer wieder und er wird schon seinen Grund haben. Und dann? Vielleicht steht er auf Armin Fee. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Eine interessante Personalie finde ich auch im Tor. Der gute Trapp wurde verpflichtet. Wer war da vor dem Tor? War das nur Okan Nikolov? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, davor hat echt noch Stammtorhüter der Nikolov da rumgetanzt. Aber jetzt Kevin Trapp. Zumindest sind sie abgestiegen mit Okan Nikolov vorletztes Jahr. Das weiß ich noch, weil der Pantor Nummer 1, ich mochte ihn. Aber auch ja, ein unfassbarer Sympath. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, weil letztes Jahr dann drüber. Ich habe mich mit der zweiten Liga... Nee, ich werde mich dieses Jahr mal verstärkt auf die zweite Liga fokussieren. Ich erst wieder übernächstes Jahr, wenn der Nürnberg da wieder mitspielt. Bitte? Ja, die sind immer Kandidat. Das macht mir nichts mehr aus mittlerweile. Ist zwar schade, aber was soll ich machen? Jetzt bin ich verwöhnt seit 3 Jahren. Wir reden jetzt über Frankfurt. Die Eintracht, ja. Die Eintracht. Martin Lanik, für mich ein unterschätzter Fußballer von Köln gekommen. Ablöse. Ja, ja. Ich mag seine Spielweise, wirkt ein bisschen arrogant zum Teil, aber ich finde, wenn der im richtigen Team spielt, dann kann der richtig was reißen. Hat jetzt viel Pech gehabt mit Köln. Weil wenn es bei Köln lief, wenn Köln gute Spiele geliefert hat letztes Jahr, dann war Martin Lanik immer mit dabei. Aber er ist halt auch einer, der, glaube ich, so, ja, ist ein guter Bundesligaspieler, der aber nicht, wie kann man sagen, dieses Effenberg-Gen hat, so dieses Führer-Gen. Mhm. Er ist kein Leader, das ist ein bisschen das Problem bei Martin Lanik. Aber wenn es läuft beim Team und bei ihm, dann ist er ein richtig guter Kicker. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass der da im Zentrum von Frankfurt da so ein bisschen die Fäden zieht, wenn es läuft. Weil ich ihn jetzt bei den Kölnern auch gar nicht so schlimm fand. Vorher hat er bei 1899 gespielt, ne? Nee, oder vertue ich mich da jetzt völlig? Er war beim VfB und ist, glaube ich, vom VfB ist er zu Frankfurt. Ja, nach Köln. Der war beim VfB Stuttgart. Da hat er auch ein paar gute Spiele gemacht, aber da ist er einfach nicht an den Leuten, die was damals vor ihm gespielt haben, vorbeikommen. Ja, ja. Deswegen ist er dann nach Köln gegangen. Ja, genau. Vor Stuttgart hat er bei Hoffenheim gespielt. Und da fand ich ihn eigentlich sehr gut. Da ist er richtig aufgetaucht in der Bundesliga. Ja, und jetzt irgendwie sowas wie ein Neustart, ne? Ja gut, wenn du absteigst mit Köln, dann brauchst du einen Neustart. Da kannst du nicht sagen, okay, ja, ich finde mich damit ab. Ich meine, ja. Und er ist jetzt auch 28. Jetzt muss man mal langsam Besten Fußballalter, ja. Ja, im besten Fußballalter, das muss man mal langsam zeigen, dass er irgendwie ein guter Bundesligaspieler ist, als im Moment nur irgendwie ein durchschnittlicher. Aber naja, ich glaube, er kann in bei der Eintracht sowas wie ein Führungsspieler werden, sehe ich schon. Wenn er seinen Arsch hochkriegt. Warten wir es ab. Ja. Und was sagst du eigentlich zu Armin Fee? Ist das nicht ein netter Typ? Ach, ist der. Ich weiß nicht. Ich habe nichts gegen Armin Fee, aber... Ich auch nicht. Aber ja... Armin Fee. Deine Meinung meinst du, ne? Armin Fee. Ist so ein bisschen ein zentraler Typ. Also ein neutraler Typ. Neutraler, so, ja, ich meine, er ist mit Stuttgart, also das müsste ja gerade dir noch im Köpfchen hängen, Meister geworden. Und ja. Dann, was war dann? Was war dann mit ihm los? Ja, es lief halt einfach nicht beim VfB. Es lief dann die kommende Saison nicht mehr, ja, ne? Nach der Meisterschaft. Dann musste halt gehen. Und dann musste halt gehen. Ist halt leider beim VfB da so ähnlich wie beim HSV oder so, dass da einfach, wenn es mal ein paar Wochen, Monate nicht läuft, die Fans in der Stuttgarter Region sind schwierige, ist nicht ganz einfach mit den Jungs. Also da ist das krasse Gegenteil eigentlich vom Bremen. Ihr macht ja auch direkt schon Sinn, wenn man bei euch mal einfach nur mal einen Bahnhof bauen will. Da gibt's ja bei euch direkt Stress. Ja, wir sind so. Ihr seid auf Krawall gebürstet. Ja. Ne? Wenn jetzt Armin Fee noch den Bahnhof hätte bauen wollen, ich glaube, dann hätten sie ein Stück dann abgerissen. Ja, obwohl das wäre ja mal was, oder? Wenn der VfB den Bahnhof mit aufbaut? Ja, und dann im Bahnhof spielt, dass er da so eine kleine Arena bekommt, ja. Dass er direkt vom Zug im Stadion hockst. Dann macht er da jedes Jahr irgendwie im Winter das Stuttgart 21 Fußball-Hallenturnier oder so. Ich werde mal dem Bürgermeister, wie auch mal sagen, heißt, ne? Legst du mal vor? Ja, vielleicht sind da die Stuttgart 21 Gegner, vielleicht sind sie dann auch happy. Dann machen wir da, würde ich sagen, den offiziellen Vierecken 2-11er Cup. Auch das war jetzt, das muss ich mir jetzt alles notieren, das wird langsam und, zu viel. Und zu gewinnen gibt's eine Nacht mit Ricky. Lieber Herr. Im Wald. Lieber Herr Bürgermeister von Stuttgart. Aber ihr dürft keine Angst vor Spinnen haben, denn der Ricky, der braucht jemanden, der den Weg frei macht. Also. Der ihn an der Hand nimmt und genau. Durch die Hölle des Netzes trägt. Ricky! Ricky! Ist er da? Nee. Okay. Hast du es notiert? Ich hab's notiert, ja. Ja. Schön. Nee, was haben wir noch zu Eintracht sagen? Dass sie sich einen Gefallen getan haben, indem sie ihren Spieler Kaio endlich mal losbekommen haben. Das war auch ein komischer Typ, ne? Das mal latent dicklich hat er gewirkt. Ich meine, wir können es ja auch nur sagen, und was wir gesehen haben oder was in den Zeitungen steht. Aber das ist, glaube ich, auch kein einfacher, der in so ein Team reinpasst. Die Frankfurter müssen jetzt auch wie die Düsseldorfer Mannschaft hier geschlossen hat und so. Und da ist so ein Kaio so ein bisschen vielleicht ein bisschen Problemkind. Könnte eins werden. Aber das haben sie ja jetzt gelöst. Was mich ein bisschen enttäuscht, wer mich ein bisschen enttäuscht hat, war Ümit Korkmaz, der jetzt zu Ingolstadt gegangen ist, der für mich eigentlich ein guter Fußballer war, vor zwei Jahren, wo sie noch in der ersten Liga waren, und vor drei Jahren, ich weiß gar nicht, wann er genau zu Frankfurt gegangen ist. Diese Geschichte mit Korkmaz kam ja so 2008 auf, glaube ich, ne? Bei der EM. Ja, nachdem, der hat ein gutes Spiel. Ist ja, glaube ich, ein Schweizer, ne? Ja. Und da hat man ja gedacht, oh Mensch, da haben sie den Korkmaz von der EM verpflichtet, der da ja ordentlich gespielt hat, und das wird mal der Mann. Tja, hat man schon von einigen gedacht, ne? Er war auch viel verletzt, der arme Kerl. Ja, armes. Und vielleicht hat er das ein bisschen zurückgeworfen. Aber ja, da hat sich leider nicht durchgesetzt. Was auch gut sein kann für die Frankfurter, dass sie den Idrissou haben losbekommen. Ja. Ich meine, er hat zwar viele Tore geschossen letztes Jahr für Frankfurt, aber ist für mich auch eher so ein bisschen ein Problemkind. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wen sie... Ach ja, den Ocean natürlich. Er ist ja im Endeffekt... gegangen, weil sie den Ocean verpflichtet haben und ihm vor die Nase gesetzt haben. Ist gut, ist besser so, weil wenn jetzt Ocean einschlägt nächste Saison eventuell, ich glaube, sie haben noch einen anderen zentralen Stürmer, ich weiß gar nicht, wer dann noch zentraler Stürmer ist. So gut sind wir vorbereitet auf Frankfurt. Aber dann wäre Idrissou gleich nicht deine Hörergruppe wenn er nicht. Dann können wir gleich abhaken, die Frankfurter Fans. Ja, sie können sich ja melden und mit uns drüber diskutieren, wenn sie möchten. Wir sind da ja offen. Schön liken bei Facebook, dann könnt ihr auch mit uns diskutieren. Richtig. Wir haben ja eine Anfrage haben wir ja, glaube ich, schon. Eine Anfrage auf eine Diskussion oder auf eine Freundschaft oder was? Auf einen Podcast zusammen mit uns, einem unserer Hörer. Ach, mal, auf. Weiß ich gar nichts von. Müsste mal schauen, irgendwo im Archiv müsste, ich glaube, Wir schätzen es nachher. Im Archiv, da muss ich mir von Ricky gleich mal den Schlüssel geben lassen und dann schaue ich mal nach. Tu das. Ja. Ja. Und auch hier sieht man wieder mal, dass die ausländischen Mannschaften, glaube ich, einfach alle zu viel Geld haben. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass ein Gordon Schildenfeld, der mir jetzt nichts sagt, der mit Sicherheit ein guter Fußballer ist, aber für 2,5 Millionen aus der zweiten Liga nach Moskau geht, da muss man sich halt auch überlegen, ob das berechtigt ist oder ob da einfach nur zu viel Geld im Umlauf ist. Du freust dich jetzt schon auf die TSG, oder? Dass du da endlich über deinen Lieblingsspieler abranten kannst. Was heißt abranten? Ich finde es halt nur unglaublich. Aber darauf kommen wir dann, wenn wir bei. Ist ja nicht mehr so weit bis dahin. Jetzt kommen wir zu den Unaufsteigbaren. Ja, gefühlte 2 Jahrhunderte immer auf dem 4. Platz in der 2. Liga. Und jetzt, ich glaube, im Endeffekt wollten sie, glaube ich, gar nicht, dass sie aufsteigen. Kann ich mir gut vorstellen. So, also es ist denen, glaube ich, jetzt schon ein bisschen unangenehm, jetzt in der 1. Liga zu spielen, wo sie das doch irgendwie jahrzehntelang nicht geschafft haben. Die Sportvereinigung Greuther Fürth ist endlich in der 1. Liga angekommen und ich glaube, man kann sagen, es wird eine ähnliche Geschichte wie damals, wann war das? 98 mit Kaiserslautern? Dass sie direkt Meister werden, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Wenn ich mir das anschaue, ja, da ist definitiv was drin. Also da wird es Dortmund und Bayern werden es da sehr schwer haben an diesen Fürthern. Also es geht nichts, es geht nur an Fürth vorbei. Ich denke auch, die Meisterschaft geht über Fürth. Ja. Und ja, was kann man da als den Transfer herausnehmen? Da sehe ich Lasse Sobiech. Den hatten sie vorher schon. Ja. Glaube ich. Und den haben sie jetzt irgendwie... Nee, ausgeliehen haben sie den von Borussia Dortmund. Sagt mir jetzt nichts. Ich schaue mir auch gerade die Namen an und auch hier muss man den Scouts da Vertrauen schenken und Soltan Stieber von Mainz 05 ist nie so rausgeragt. Vielleicht passt er vom Typ her. Ich glaube, dass die Vierter es schaffen, ihr Team so zu kompensieren, dass sie einfach ein Gefüge haben, dass sie brauchen keinen Voronin oder so. Die Sportvereinigung ist ja im Prinzip nur ein Name. Mike Büskens. Ist der ein Sympath? Ist der nett, oder? Ja. Ist das ein guter Typ? War schon immer so, als er noch bei Schalke gespielt hat. Ja. Und auch, also ja, kann man sagen, Mike Büskens ist wie Yves Eigenrauch einfach ein toller Typ. Yves, das waren noch Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten, ja. Deswegen ist Schalke auch auf Platz, was war's? 5, 6? 6 war's, glaube ich. Wegen solchen Leuten ist Schalke noch so weit vorne. Genau. Und, war das nicht so, dass der gute Mike Büskens vor der Saison irgendwie gehen wollte? Vor der jetzigen Saison? Also gegen Ende der letzten Saison war es gegen Ende der letzten Saison. Was war denn da nochmal? Er hat sich ja auch Gedanken gemacht. Ich meine, die Frage ist, was willst du bei einem Verein wie Fürth mehr erreichen? Ich meine, Meister werden jetzt, wie wir es schon sagen. Okay. Realistisch betrachtet ist für Fürth das Nonplusultra eigentlich gewesen, dadurch, dass die letzten Jahre immer knapp dran gescheitert sind, einfach mal der Aufstieg. Ja. Da ist halt dann die Frage, okay, jetzt haben sie es geschafft. Willst du dir das jetzt antun? Das kommt dann aber dran, ob du vielleicht Angebote von anderen Vereinen hast. Ja. Wenn da jetzt vielleicht der HSV oder so angeklopft hat, gegen Ende der letzten Saison. Man weiß es nicht. Meinst du, er kann nur scheitern? Nein, ich glaube nicht, dass er scheitern kann. Aber es ist halt. Ich weiß nicht. Scheitern. Ich meine, wenn sie wieder absteigen, dann ist, glaube ich, keiner denen böse. Ja. Würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, der gute Mike Büskens weiß auch, ob sein Status, glaube ich, im deutschen Profifußball, er ist sehr beliebt und man sieht ihn, glaube ich, auch so als kompetenten Trainer an. Er hat ja auch mal für ein paar Spiele Schalke 04 trainiert, ne? Zweimal schon, oder? Zweimal schon, genau. Und da lief es ja, glaube ich, auch relativ gut. Ja, ich meine, er ist ein reiner Sympath und genau. er hat es ja nicht alleine gemacht damals, wo er das übernommen hat, den Part der letzten Spiele und ja. Ich glaube, er weiß auch, was er da jetzt für einen Kredit verspielen kann, wenn er jetzt wirklich eine katastrophale Saison mit Greuther Fürth spielt. Ich meine, wenn er jetzt wirklich abstürzt und nichts gewinnt, dann muss er auch gehen. Ist ja ganz klar, man muss ja irgendwie reagieren. Man kann ja während der Saison nur auf dem Trainerposten aktiv was machen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er vor der jetzigen Saison oder am Ende der letzten Saison gehen wollte zu einem größeren Club. Ich kann mir schon gut vorstellen, so dass da der ein oder andere Erstliga-Club interessiert war. Gut, es kann auch einfach sein, dass es sich bei den Vertragsverhandlungen mit dem Vorstand und dem Präsidium von Fürth unterschiedliche Meinungen gab. Ich meine, es gibt oft Trainer, die steigen mit ihrer Mannschaft auf. Ich als Fan von Nürnberg, habe das schon einige Male mitgemacht, dass man aufsteigt und dann der Trainer quasi eine Sicherheitsklausel in seinem Vertrag möchte, dass er auf jeden Fall eine garantiert oder dass er zumindest einen Zweijahresvertrag bekommt oder so. Und dann will der Vorstand ist oft ein bisschen knausrig, wenn es um die Verhandlungen geht für einen Aufstieg, für einen Aufsteiger. Und der Trainer will halt eine gewisse Sicherheit. Und da scheiden sich oft die Geister. Und deswegen kann es oft sein, dass dann die Trainer, obwohl sie aufgestiegen sind, sagen, das war's für mich. Ja, na ja. Ja, also ich kann mich erinnern, 1998 ist Nürnberg aufgestiegen in die erste Liga mit Felix Magath als Trainer. Und Felix Magath wollte einen Zweijahresvertrag haben und der damalige Präsident von Nürnberg, Michael A. Roth, wollte ihm nur einen Einjahresvertrag geben. Und Nürnberg lag Felix Magath zu Füßen. Aber Felix Magath hat dann Nürnberg den Rücken gekehrt, weil er die Sicherheit, die er wollte, nicht bekommen hat. Und so kann es vielleicht bei Mike Büstens auch gewesen sein. Muss ja nicht daran gelegen haben, dass er gesagt hat, er will sich diesen Druck nicht antun, sondern einfach, er möchte trotzdem gerade dann eine gewisse Sicherheit haben. Man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Vielleicht wissen andere mehr. Mit Sicherheit wissen andere mehr, nur leider machen die jetzt gerade keinen Podcast. Richtig, und wenn, dann können sie sich melden und dann können wir das beim nächsten Mal klären. Für alle Fehler, die wir hier machen, sind wir für jede Info dankbar. Und dann machen wir vor jeder Sendung ab sofort eine halbe Stunde Fehlerkorrektur von der letzten Sendung. Können wir gerne machen, ja. Machen wir so. Und jetzt habe ich noch mal eine Frage, ist kein Neuzugang, aber wird Gerald Asamoah wirklich noch mal Meister mit der Sportvereinigung? Kann er noch Torschützenkönig werden? Frage ich dich. Nein. Gerald Asamoah. Viele wissen ja, dass ich aus Hannover komme und ein Kumpel von mir hat mit ihm in der Jugend von Hannover gespielt. Ja. Und jetzt rede ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und da war er älter, als er dann in der A-Mannschaft gespielt hat. Also er wurde dann ein wenig runterreguliert. Ist das ein pikantes Geheimnis? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr. Ja, er sieht aber auch alt aus, oder? Sag mal. Ja gut, das kann man bei dir nicht sagen. Ich meine, das ist, ich sag nur Anthony Yeboah. Ich glaube, der denkt heute noch, dass er 32 ist. Denke ich auch. Ist er, glaube ich, auch. Ja, bestimmt. Ne? Maximal 34. Anthony Yeboah. Nee, Greuther Fürth sind nicht die großen Namen jetzt vertreten, bis auf den Trainer, ne? Und ja, also wir sind sehr gespannt. Also unser Tipp erstmal vorläufig vor der Saison, vor dem ersten Spiel, dass Greuther Fürth wohl der Meisterkandidat Nummer 1 ist. Ja, das kann man, glaube ich, warte, das muss ich mir auch notieren. Ja. Wir notieren das hier alles und dann in einem Jahr oder in 11 Monaten, 10 Monaten, wenn die Saison rum ist, dann können wir das nochmal alles analysieren. Genau. Unsere Thesen, ob sie sich bestätigt haben. Denke ich auch, ja. Okay, also Erster Fürth, genau. Alles klar. Gut, der nächste Club. Das ist schon jetzt mal eine heikle Geschichte. Und zwar geht es um nur dem HSV. Ein Club, mit dem ja immer Alarm ist, oder? Da ist ja immer Stress. Also Volker Fink wollte ich schon sagen. Tut mir jetzt sehr leid. Thorsten Fink und Frank Arnesen, die sollen ja wohl wirklich immer nur Beef haben. Immer nur Beef. Da soll sich der eine nicht einig sein mit dem, was der tut. Und jetzt kam ja das große Thema Andreas Ottl, der ja zu Augsburg gegangen ist und Pink wollte unbedingt Ottl haben von der Hertha. Es hat nicht geklappt, verstehe ich gar nicht, warum man so einen Spieler nicht verpflichten konnte. Aber da ist ja wirklich immer Alarm. Muss nichts Schlimmes sein, denn Schmadtke und Slomka sollen sich ja auch nicht ganz grün sein, aber irgendwie scheint es mir bei denen, was ich da so auch höre vom nur der HSV-Podcast, vom guten Hobbs, dass da wirklich schon richtige Brisanz drin ist. Also vor der Saison ist da wirklich Alarm. Sie waren jetzt vor einigen Tagen in Skandinavien in so einem Mannschaftscamp, ja, wo sie sich irgendwie von irgendwelchen Bären fressen lassen haben oder so, keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich wurde nur Paulo Guerrero gefressen und jetzt tun sie so, wie wenn sie ihn nach Sao Paulo verkauft hätten. Genau. Genau. Und ja, alles ein Fake, wir haben es gelüftet, 4-Ecken-2-Elfer hat es wieder ans Tageslicht gebracht, aber der Transfer, glaube ich, den der HSV getätigt hat, ist René Adler. Ich mag ihn nicht, muss ich persönlich sagen, ich hasse den Typen fast schon, also unglaublich, was ich gegen den Typen für Aggressionen in mir hege, Aber was sagst du, René Adler, neuer Nummer 1 Torwart? Ne? So schließt sich der Kreis, oder was? Bei mir die Eintracht aus Frankfurt ist ja mit ihrem Adler als Wappen, ist bei dir René Adler. So schließt sich wirklich der Kreis, ja. Ganz toll, ganz toll. Ja, du hast absolut recht, sag ich mal. Der Transfer ist René Adler. Ich frage mich halt und wahrscheinlich viele anderen auch, warum. Ich meine, René Adler war ein toller Torwart, ganz ohne Frage. Die Frage ist, die Frage, die ich mir stelle, ist allerdings, sie haben mit Drobny so einen guten Torwart, der sich letzte Saison sehr gut geschlagen hat. Warum sie jetzt an dieser Stelle, auf dieser Position, wo sie eigentlich am wenigsten Handlungsbedarf hatten nach der letzten Katastrophensaison, warum sie gerade da dafür sorgen, dass sie den holen? Ich meine, der hat nichts gekostet, aber der wird bestimmt auch nur für 5 € die Stunde in Hamburg spielen. Auch, ne? Und wenn ich mir anschaue, was er alles abgeben musste. Aber ich glaube aber auch, wenn du die Chance hast, einen René Adler zu bekommen, ablösefrei, dann musst du den Deal, glaube ich, machen. Ja, er ist 27 Jahre alt und hast natürlich Jaroslav Drobny, der 32 Jahre alt. Ein klasse Torwart, also wirklich, ich finde ihn auch super. Aber dann musst du den Deal, glaube ich, machen, wenn du die Chance hast. Es kommt halt davon, was er verdienen möchte. Ich meine, das ist natürlich eine. Klar, wollen ja auch Drobny loswerden. Was ich auch nicht verstehe. Aber naja, das ist halt vielleicht doch die Hamburger. Vielleicht gehen die mehr nach Namen. Und da René Adler ja mal als Nationaltorwart vorgesehen war, gehen sie da. Aber ich verstehe es nicht. Ich meine, ich bin froh für alle HSV-Fans, dass sie den Guerrero endlich los haben, weil auch wenn er gute Spiele gemacht hat. Er hat auch einen guten Wurfarm, ne? Also muss ich sagen. Ja, vielleicht ist er ja. Hat Corinthians, das gibt's doch gar nicht. Also eine unfassbare Szene. Ah ja, gut, der hat ja mehrere solche Szenen parat. Ich meine, ich finde es immer noch gut, dass er wenigstens den Typ getroffen hat, der ihn damals beleidigt hat. Wenn es nebendran eine Frau gestanden wäre oder ein kleines Kind und er hätte das kleine Kind getroffen oder so, das wäre Skandal hoch 10 gewesen. Wenigstens hat er den getroffen. Ja, also ich glaube, den er treffen wollte. So gut wie der Typ werfen kann, der ist wirklich, der spielt, glaube ich, Call of Duty. Bin ich mir sicher. Das war unglaublich. Ich komme gar nicht drüber weg. Also wie der Typ, also was der für ein Aiming hat, großartig, großartig. Nee, ja. Aber der ist jetzt weg, ist glaube ich... Für den HSV gut. Für den HSV gut, ja. Für uns nicht, weil es war halt schon immer schön. Wie gesagt, er war halt auch ein guter Fußballer, aber er war halt auch ein bisschen ein Problemkind. Und ich mag Problemkinder, solange sie nicht bei Nürnberg spielen. Ja, gut, ja. Natürlich für die Sportbild scheiße, ne? Ja. Egal. Ja. Müssen sie halt einen Korrespondenten nach Sao Paulo schicken und dann da berichten, was er da alles anstellt. Aber ich glaube, da werden Leute erschossen im Stadion. Da wird nicht mit Flaschen geworfen. Ach, nee, wirst du direkt erschossen, denke ich auch, ja. Ich glaube aber auch, dass Guerrero auf dem Spielfeld noch eine Knarre mit sich trägt. Hat er aber jetzt in der Bundesliga auch gemacht, bin ich mir sicher. Das gehört zur Standardausrüstung, denke ich auch bei Guerrero. Aber jetzt haben sie ja mit diesem Rudnev, Rajkovic, Slobodan Rajkovic, der ja irgendwie Beef mit Son auf dem Trainingsplatz hat und ihm irgendwie aufs Maul gehauen hat, jetzt das nächste Problemkind, das auch abgeschoben werden kann. Ist das einer für Nürnberg, frage ich dich. Nicht mit Son. Der Son hat eine abbekommen, obwohl er gar nichts dafür konnte. Der hat Theater mit irgendeinem anderen gehabt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mit wem. Und Son, ich weiß nicht, ob Son dazwischen ging oder ob er einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war, aber Son hat eine abbekommen als Neutraler, der war gar nicht in diesem Clinch mit drin. Aha. Es war noch schlimmer in der Geschichte. Also der konnte ja gar nichts dafür. Aber ja. Aber Fakt ist, dass der Rajkovic suspendiert ist, ne? Ja. Und ja, du weißt jetzt auch nicht genau, was da jetzt Sache ist. Ich meine, der Manager will ihn rausschmeißen, der Trainer sagt, der bleibt mal, aber ich stelle nicht auf. Ist Hamburg. Ist leider Hamburg der letzten Jahre. Ja. Ja. Aber wir haben, ich komme nicht, wenn ich mir das Bild von Hamburg jetzt hier anschaue, dass die halt einfach Guerrero und auch Petric haben verkauft und auch Gökhan Töre. Ja, Töre, das ist natürlich auch so ein Unding, ne? Da kommen wir ja bei der TSG später noch dazu. 6 Millionen. Ja, aber ich sag mal, wobei 3 Millionen an Chelsea gehen, ne? Es kann sein, dass die mit Sicherheit da noch ihren Anteil bekommen. Ich meine, Töre ist ein guter Fußballer und auch, glaube ich, so ein bisschen zum Publikumsliebling geworden in Hamburg, weil er einfach auch ein bisschen so eine Kampfsau ist und einfach aus sich voll reinwirft und es gefällt den Fans natürlich. Aber dass der jetzt da einfach... Genau. Rubin Kazan, keine Ahnung. Rubin Kazan. Na gut, ich kann dir sagen, was Rubin Kazan hat. Geld. Ja, deswegen zahlen sie auch 6 Millionen für Gökhan Töre. Der wird da gut verdienen. Ja, das ist alles. Aber wenn ich mir das anschaue, wenn wir gerade hier von Hamburg haben, Güs Hiddink ist Trainer bei Machatschkala. Wer kennt sie nicht? Ja. Der Verein von Samuel Eto'o. Die wollten Arnesen zum Beispiel verpflichten. Oder Hiddink möchte, dass der Arnesen nach Russland kommt. Ja. Und deswegen glaube ich nicht so ganz, dass es da wirklich diesen Beef gibt zwischen Arnesen und Fink. Ich glaube, da wird auch viel hochgebeutscht, weil wenn ein Club dich möchte, also wenn ich jetzt Frank Arnesen bin und ich habe so Probleme bei meinem Club, ich meine, der hat es ja echt nicht leicht gehabt letztes Jahr, und dann kommt ein Mann wie Güs Hiddink und sagt, hey, komm doch mit mir nach Machatschkala, da gibt's die mit Sicherheit auch nicht gerade wenig dafür zahlen würden, dass er kommt, dann gehe ich da doch hin. Eben. Aber da ist dann halt, also ob da wirklich so viel Theater und Beef gibt, ich mag den Arnesen, ich halte den für einen guten Mann. Ich auch, ja. Der einfach beim falschen Verein ist. Vielleicht, ich mag auch den Fink, muss ja, ich sagen. Das ist eigentlich ein gutes Gespann. Ich weiß nicht, warum da so viel rein interpretiert wird, aber das ist halt der HSV. Das ist aber, glaube ich, auch diese Hamburger Mentalität. Ne? Also da ist ja immer, da muss ja immer was berichtet werden. Ich glaube, wenn da irgendwie 2 Stunden lang nichts Schlimmes vom HSV berichtet wird, dann stimmt da was nicht. Also Es gibt halt kein Mittelfeld in Hamburg. Entweder ist alles gut, dann müssen genau. Sie eine tolle Saison spielen, oder es ist alles kacke. Eben. Also, das Schlimmste wäre von HSV, wenn sie, glaube ich, nächste Saison 8 oder so werden, weil dann ist halt 0. Das wäre das Schlimmste, ja. Also Mittelmaß geht gar nicht. Dann lieber Scheiße. Für die Presse wäre es der Horror. Sie müssen entweder vorne mitspielen, dass sie hochjubeln können, oder dann halt zur Saison wie letztes Jahr, dass sie fast um den Abstieg mitspielen bis zum letzten Spieltag. Also, und ja. Dann lass uns mal zu Maximilian Beister kommen, der ja an die Fortuna ausgeliehen war, jetzt zurück zum HSV kommt. Er ist ein Hamburger Jung. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die HSVer, dass das Publikum mal wieder so einen alten Hamburger Buben da vorgesetzt bekommen, mit dem man sich identifizieren kann. Also ein klasse Fußballer. Ich habe das ein oder andere Fortuna-Spiel gesehen, als sich rauskristallisiert hat, dass Düsseldorf um den Aufstieg mitspielt. Da habe ich mir den Beister angeguckt, und als dann auch noch feststand, dass er zum Hamburger SV geht, habe ich mir den noch genauer angeguckt. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr guter Mann. Und ich glaube auch schon fast, dass zu viel Last jetzt schon auf seinen Schultern liegt. Ich glaube es auch. Ich meine, Dortmund hatte ja auch Interesse an ihm, wenn ich mich recht erinnere, Anfang, Mitte der letzten Saison. Genau, ja. Vielleicht wäre es besser für ihn gewesen, dahin zu gehen, weil da wäre dann halt, ich sag mal, einer von vielen gewesen. Aber jetzt ist er halt als Hamburger Jung bei einem Club, der keine gute, schöne Zeit hinter sich hat, der jetzt viele, viele gute Abgänge hat. Ja. Ich meine, der ist noch jung, ich weiß gar nicht, wie alt ist er. Der ist, wer wird er sein? Das sind 20 sein. Ja. Na, 22 ist er, ja. Mal abwarten, aber was für ein Typ er ist. Ja. Nee, also ich denke auch, also Hamburg ist auch so eine unfassbare Wundertüte in der kommenden Saison. Da kann ich dir gar nicht sagen, wohin es geht. Ich meine, bei Greuther Fürth ist es ganz klar, die Zeichen stehen auf Meisterschaft. Aber beim HSV, also wenn da muss noch was kommen. Sie haben ja jetzt auch einen Spieler verpflichtet, der ist jetzt hier gar nicht auf unserer Liste, ein Spielmacher. Der ist jetzt allerdings noch irgendwie bei seinem Heimatclub und spielt da irgendwie Champions League Quali und kommt erst dann zum Hamburger SV. Weil habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ja. Also sie wollten ja unbedingt einen kreativen Spielmacher und den haben sie jetzt wohl. Sie müssen ja noch was hin. Außer diesem Artem Rudnev von Lech Posen für 3,5 Millionen haben sie ja sonst nichts geholt. Wenn ich mir das anschaue, was sie abgeben mussten. Töre, auch Mikael Tavares, der war mal ausgeliehen in Nürnberg. Das war, wenn der im richtigen Team ist, dann ist der ein richtig guter Fußballer. Er war halt im falschen Team. Jetzt bei Hamburg und auch bei Nürnberg zum Teil. Aber das ist ein Riesenfußballer. David Jarolin, ist ein Mann, den kannst du immer bringen. Der hat sich die letzten Jahre nicht dumm angestellt, wenn er auf die Ersatzbank musste. Auch ein gutes, also für den Verein an sich, ein Sympath für die Fans, die mögen ihn. Die haben zu viel hergegeben, als dass sie ihre Ansprüche nach oben schrauben können. Ich kann mir nicht vorstellen. Was machst du da gerade nebenbei? Baust du dir Papierflieger oder was machst du da? Ich habe mir gerade was eingeschenkt zum Trinken. Was eingeschenkt? Was trinkst du, wenn man das mal fragen darf? Ich trinke mein Urlaubsgetränk aus meinem USA-Trip. Ich habe mich so ein bisschen in Pepsi verliebt. Ach. Und kein Scheiß. Ganz was Exotisches, ja? Ja, das ist so mein Sonntagmorgen-Getränk. Pepsi Max oder schon die mit auch viel Zucker? Nee, nur Light. Bei mir ist es die Light-Version. Ist ja Max, oder? Gibt es Pepsi Light? Ich glaube Max. Gibt's. Max. Es heißt Pepsi Light. Pepsi Max. Das ist Pepsi Max, das wäre das krasse Gegenteil von Pepsi Light, oder? Ich glaube, Pepsi Max ist das Coke Zero Pendant. Keine Ahnung, bei mir heißt es Pepsi Light. Ach, meine. Finde ich gut, dass du so ein vitaler Mensch bist. Wenn ihr mal bei Hashtag und, das Thema habt, Urlaube mit Freundin, dann werde ich anrufen und werde von meiner neuen Liebe Pepsi erzählen. Okay, mal schauen, ob wir das... Lass uns weiterreden, wir haben keine Zeit. Über Hashtag. So, Hamburger SV, gibt es denn noch was Großartiges zu sagen? Für mich absolutes Mittelklasse, Mittelfeld. Also deine Prognose ist Mittelklasse, ja? Ja, ja. Wenn nicht irgendwas noch kommt, ich meine, man kann ja dann in der Rückrunde oder in der Winterpause, wird mit sicher der ein oder andere Verein wieder nach was gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV mit dem Team vorne im einstelligen Bereich mitspricht. Also Platz 10 bis 12 ist Maximum, glaube ich, beim HSV. 12 ist Maximum, das glaube ich nicht. Ich denke mal so 8, 9, 10, das wird so das Ding sein. Ich glaube, so eine 40-Punkte-Schallmauer, die muss drin sein. Ja gut, es wäre dann 10 bis 12. Ja gut, das wäre gerade mal so der Schritt, aber dann da muss mehr drin sein. Also tut mir leid, also eine Mannschaft mit so einer Stadt dahinter. Ja, die Stadt gewinnt halt keine Spiele. Siehe Wolfsburg 2009. Wolfsburg hat eine Stadt? Das ist doch einfach nur ein Werk. Und trotzdem sind sie Meister geworden 2009, das will ich damit sagen. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, Wolfsburg hat ja nur so ein Autohaus im Prinzip, ne? Mit drumherum ein paar Wagenburgen. Ja, und mehr ist das ja nicht. Ich kenne mich da sehr gut. Meine ganze Familie kommt daher und da ist nichts. Und Sausalitos haben sie noch. Das kenne ich von der Happy Hour. Naja, das haben wir ja aber alle, oder? Ja, aber selbst Wolfsburg. Also, selbst Wolfsburg, ja. Okay. Der nächste Club ist die Überraschung, glaube ich, der letzten Saison. Mit die Überraschung. Also alle haben natürlich gesagt, oh, die Augsburger, das ist mal ein Gastspiel, ne? Die Augsburger, wie sie sagen, die können mal ein Jahr in die Bundesliga reinschnuppern, können sich hier die Allianz Arena auch mal von innen angucken, vom Rasen. Und ach ja, Mensch, aber die sind auch nicht sauer, wenn sie absteigen. Also das ist ja wohl mit eingeplant. Und jetzt, siehe da, sind sie vor dem HSV gelandet. Was ja nicht so schwer war letzte Saison, aber das ist, HSV ist ja geklärt, das Problem. Ja, schade. Ja, auch schwierig, oder? Die Namen, die sie da verpflichtet haben, schwer da was zu sagen. Bis auf einen Namen muss ich... Aristide Bonsé, finde ich super, Bonsé, ja. dass der wieder da ist, weil der hat mir echt gefallen. Ja, auch von der Frisur her, wunderschön. Von allem, vom Stil her. Ich habe ihn mal live gesehen im Stadion, wo sie mal in Stuttgart gespielt haben mit Mainz. Das ist einfach irgendwie im Kabarett oder so. Ich glaube, so ein bisschen künstlerisches hat der Typ auch in sich, ja. Darüber werde ich dann bei Hashtag erzählen. Eine andere Urlaubsgeschichte. Nee, ist nicht. Aber ich finde es gut, dass er wieder da ist. Ich weiß nicht, warum er, ich meine, auch mit Sicherheit wegen dem Geld. Ich meine, wer geht freiwillig nach Dubai? Aber er hat es kapiert, ist nach einem Jahr wieder zurück. Und ja, Augsburg haben sich jetzt, so ein Spieler, so einen brauchen sie, glaube ich. Alles andere, ja, Andreas Oddel natürlich, gerade ist der Name noch schon gefallen. Finde ich, der passt da, glaube ich, auch gut rein. Andreas Oddel wurde ja auch mal nach Nürnberg verliehen, wo er bei Bayern noch war. Ich glaube auch, das ist eine unfassbare Stabilisierung, oder? Ein Schritt Richtung Etablierung in die Bundesliga. So ein Spieler, oder? Andreas Oddel. Der braucht halt das Vertrauen vom Trainer. Das ist wichtig. Das hat er bei vielen nicht gehabt. Jetzt speziell, ich kann es nur jetzt im Vergleich sagen, in Nürnberg hat er das Vertrauen gehabt. Da haben sie eine verpflichtete Rückrunde. Und da war er einfach die Nummer 6. Da hieß es, last auf deine Schultern, mach was. Und das weißt du, wer gut. Der Trainer überhaupt ist vom Augsburg? Ja, Losch Luka ist ja nicht mehr, gell? Der ist es nicht mehr, der ist jetzt bei Berlin. Und zwar ist jetzt beim FC Augsburg Markus Weinzerl. Weinzerl, stimmt. Weinzerl, ne? Schöner Name. Der muss sich auch erstmal etablieren in der Bundesliga. Ja, wir werden ja nachher noch zu Freiburg kommen. Da gab es ja eine ähnliche Situation von einem halben Jahr. Da hat auch keiner gedacht, dass der gute Herr Streich die Mannschaft so im Griff hat. Sag mir nichts gegen Streich. Ein unfassbarer Typ. Ich liebe ihn. Das meine ich doch. Also ja. wer sich gemeinsam mit der Mannschaft vor jedem Bundesligaspiel aufwärmt im Stadion, sowas gab es glaube ich noch nie und sowas wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Der Typ ist so authentisch. Da kommen wir später zu. Ich liebe den Typen. Ja, kommen wir nachher dazu. Noch kurz voll fertig. Ja, Jan Mowarek von Schalke 04 haben sie verpflichtet für über eine halbe Million. Ist, glaube ich, auch kein schlechter, passt vielleicht auch in die Mannschaft rein. Muss man halt Vertrauen haben, auch in die Scouting-Abteilung, dass sie das, was sie ausgegeben haben an Geld, auch Kevin Vogt von Bochum, der Name sagt mir was von. Ja, glaube ich, ein junger Perspektivspieler, ne? Ja. Mein abgeben mussten sie natürlich den einen oder anderen. Axel Bellinghausen, haben wir ja vorhin schon gehabt bei Düsseldorf, war ein absoluter Sympathieträger, eine Kampfsau und auch ein Leader. Den muss man natürlich erstmal ersetzen. Dann Nando Raphael war zwar bei Berlin nicht so stark, wie du vorhin schon gesagt hast, aber bei letzter Saison hat er schon das ein oder andere wichtige Tor erzielt. Und Haim Hosogai, den haben sie ja nur ausgeliehen gehabt von Leverkusen, ist wieder weg. Der kleine, ist er Japaner? Ich glaube, er ist Japaner. War auch ein Leistungsträger. Muss erstmal wieder reingespielt werden. Wobei ich gerade sehe, Jan Movarek war letztes Jahr schon bei Augsburg. Ja, das tut mich natürlich ein bisschen dumm darstellen jetzt. Aber egal, nächster Verein oder willst du noch was sagen? Es ist wirklich schwer. Also die Augsburger, also ich möchte fast sagen, sie haben meinen Segen. Ja. Ja. Also habe ich nichts gegen und finde ich schön, dass diese Stadt auch mal Bundesliga-Luft schnuppern kann. Jetzt im zweiten Jahr in Folge. Wird's halt schwer. Jetzt sind sie halt nicht mehr der Außenseiter, jetzt ist halt mit Fürth und Augsburg und so. Und Düsseldorf kann das. Ja, als wären sie nicht mehr ganz so übersehen, ne? Ja, ja, jetzt weiß man also doch auch ein bisschen, was mit dem Ball anfangen können. Ja. Und ja, gut, kommen wir zum nächsten Club. Das ist der FSV Mainz 05, die sich ja jetzt auch über die letzten Jahre absolut etabliert haben in der Bundesliga und uns ja im Prinzip Jürgen Klopp geschenkt haben, ne? Ja, ja. Was sagst du? Was so deine Meinung zu Mainz? Ich meine, das ist ja auch gerade durch Tuchel, ne? Also ich glaube, er ist der Leibhaftige. Wenn ich so ein Interview mit ihm sehe, also da spricht wirklich der Teufel aus ihm raus. Also ich habe Angst vor dem Menschen. Ich muss abschalten. Muss ich ausmachen, wenn ich den sehe. Krieg ich Angst. So schlimm gleich. Ja. Also ich finde, er ist ein guter Typ. Also er ist, so ein Typ braucht man auch, weil das auch so, da scheiden sich die Geister. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, wenn es mal läuft, dann ist er der Fußballfachmann und lässt es raushängen. Wobei ich mich jetzt hier gerade frage, ich bin mir noch nicht sicher über die Neuzugänge, was da kommen sollte. Ich meine, sie haben zwei Leute aus der eigenen zweiten Mannschaft mit reingenommen, der einen von Brügge, einen von Union Berlin und einen von St. Pauli verpflichtet. Aus der Chinedu-Ede von Union Berlin, der mir was sagt, aber ob der einen Mohamed Zidane und einen Sami Alagui. Warum haben sie mit ihm nicht verlängert? Das frage ich mich auch und das ja? ist, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es da finanzielle. Ja, ich meine, der kam letztes Jahr von Dortmund zurück und hat auch großen Anteil gehabt, dass Mainz eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Seit lange, dass sie im Endeffekt dann nichts mit dem Abstieg zu tun hatten und dass sie den einfach jetzt gehen lassen. Ablösefrei. Ich meine, ich verstehe es nicht. Auch in Sami Alagui, ich meine, sie haben 1,7 Millionen bekommen dafür, dass er nach Berlin geht, aber solche Leute brauchst du als. Das sehe ich auch so. Wenn man da Alagui für 1,7 gehen lässt. Vor allem, weil du halt nichts holst. Ich meine, vielleicht ist ein Junior Diaz vom. Ja, das ist ein Abwehrspieler, sehe ich gerade. Ja, aber muss man auch sollte ein Stieber, den sie sofort gehen lassen. Ja, ich meine, ja. Wie hieß die Band nochmal aus dem vorletzten Jahr? Die dreisten drei oder wie hießen die? War das vorletztes Jahr, oder? Ja, vor zwei Jahren. Vor zwei mit Schürrle und. Genau, Schürrle, wie hießen sie jetzt nochmal? Der Schalke. Von Schalke nochmal. Oh, Schalke. Da kommen wir nachher drauf. Da kommen wir später noch zu, genau. Also so irgendwie diese junge, jugendhafte Aufbruchstimmung, die sehe ich gerade bei Mainz nicht mehr so. Es wird auch ein schwieriges Jahr für sie, glaube ich. Es wird ein sehr schwieriges Jahr. Ja. Und also wenn ich mir das so anschaue, dann ist Mainz für mich so leid mir es tut, aber fast neben dem HSV so mit Kandidaten, extreme Kandidaten, die was da hinten sich ganz, ganz schwer tun werden. Von allen Mannschaften, die wir bisher gesehen haben. Die wir bisher unter die Lupe genommen haben. Ist für mich Hamburg und jetzt Mainz Kandidaten um Platz 14 plus. Ja, sehe ich auch so. Ja, ich glaube, es wird relativ schwer, diese mäßige Saison zu bestätigen, möchte ich fast schon sagen. Oder? Ja. Na gut, Der nächste Club ist der SC Freiburg und da kommen wir zu einem meiner Lieblingstrainer, also Christian Streich. Wer mal ein Interview mit ihm gesehen hat, der Typ, der lässt sich nicht verbiegen. Ja. Er ist kein weichgewaschener Trainer, Schrägstrich Spieler, wie 95% aller anderen, die da in der Bundesliga rumlaufen. Nee, er sagt, was los ist, er sagt, was er denkt, ist aber gleichzeitig nie beleidigend oder immer ein offener, netter, ehrlicher Typ. Also mein Lieblingstrainer der Bundesliga. Ja. Gibt's doch gar nicht. Wer hätte es gedacht, ja? Ich meine, er hat auch den Vorteil gehabt, er ist da reingekommen und man wusste nicht so recht, was man mit ihm anfangen soll. Er hatte im Endeffekt nicht so viel Druck, weil Freiburg einfach doch, wenn Freiburg absteigt, ist nicht schlimm. Ist so ein bisschen so, ja, das kann passieren und vielleicht ist nicht schlimm, sagt man sich, sagen sich eventuell auch die Fans, sagen wir uns, die nicht jetzt großen Freiburg-Fans sind, aber das sagt sich der Streich nicht. Er will immer das Maximum. Also ich glaube, der ist ein positiv Verrückter. Ist er, ja. Wie gesagt, der macht sich macht er sich warm, der zieht seine Kickstiefel an und geht dann auf den Platz mit raus. Genau. Super. Solche Leute braucht, glaube ich, Freiburg. So ein bisschen die Leute vom Volk, meinst du? Ja, keine Star-Trainer. Also und Robin Dutt würde jetzt, glaube ich, nicht mehr nach Freiburg passen. Genau, sehe ich auch so. Zu viel Feedback oder zu viel Ansehen. Das würde nicht passen. Die Zeit der Breisgau-Brasilianer ist, glaube ich, wirklich vorbei, ne? Schade. Es war eine schöne Zeit. Harry de Gever, der Knipser, Alan Sutter. Sutter, großartig. Ja. Auch vom Optischen her, großartig. Ja, und er hat einfach tollen Fußball gespielt. Ja. Ja, die Freiburger, auch wieder so ein leidiges Thema. Max Kruse ist natürlich ein Name von den Pauliranern verpflichtet für 750.000 Euro. Da frage ich mich, wo haben sie denn das Geld her? Weiß ich nicht. Vielleicht, sie sind ja relativ weit vorne gelandet für ihre Verhältnisse, wenn man das von der Tabelle her anschaut. Was ist das? Das sind 16, 17, 16, 15, 14, 13, 12, wenn ich das richtig sehe. Es gibt ja dann dementsprechend Fernsehgelder am Ende einer Saison. Und vielleicht haben sie da die ein oder anderen Ein Euroschein? Kennst du nicht Euroschein? Also bei uns im Süden gibt es Euroscheine. Ja, natürlich, bei euch Schwaben da. Ja, knall. Wir zahlen nur mit Euroscheinen. Das ist auch der größte Schein, ne? Ja. Den größeren gibt es ja bei euch gar nicht als 1-Euro-Schein. Fast so groß wie der Dreiviertel-Euro-Schein. Naja, aber zu Freiburg, ich glaube, dass Freiburg eine ähnliche spielen kann, könnte wie letzte Saison, weil sie haben sich nicht sonderlich arg verstärkt, aber sie haben auch nicht arg viel abgeben müssen. Ja, eben. Also außer jetzt hier an Stefan Reisinger und Knipser, der letztes Jahr das ein oder andere Joker-Tor erzielt hat, haben sie niemanden hergeben müssen, wo man sagen muss, ja, das tut weh. Vielleicht der Oliver Barth, Innenverteidiger, der jetzt zu Aalen geht, war zwar okay, aber hat, glaube ich, unter Streich auch keine große Rolle mehr gespielt. War, glaube ich, auch noch so eine Zweitliga-Altlast, ne? Ja. Oliver Barth. War okay, war solide, ist gepasst, aber... Aber also, ich glaube, er sollte in der zweiten Liga dann doch eher glücklicher werden. Ja. Jetzt übrigens gerade eine Banane. Nicht, dass ihr denkt irgendwie, dass ich mich hier gleich erbreche, weil ich so komisch rede. Nee, es ist eine schöne Dole-Banane, die mir im Mund steckt. Eine Dole-Banane, auch schön. Spruch ja. Hey. Gibt's da noch großartig was zu sagen? Nö. Deine Prognose, natürlich. Prognose 12 bis 14. Platz 12 bis 14. Also werden mit Sicherheit hinten rumgurken, sage ich mal. Aber das ist auch okay. Das ist Ziel. Von Freiburg kann sagt der Streich mit meinen Jungs, du, da habe ich das Beste rausgeholt und wenn sie sich angestrengt haben, bin ich glücklich, bin ich zufrieden, auch wenn sie 8-0 verloren haben, ist egal. Ja. Den hätte ich gerne mal als Interviewpartner oder so. Wir könnten, warte mal, notiere ich. Auch mal notieren. Notiere ich. Albert Streit, wie heißt er? Christian Streich. Was, Albert Streit, den hätte ich gern. Also. Nicht? Also gut. Da hätte ich eventuell sogar eine Connection hin, aber wollen wir ja nicht. Also gut, nächster Verein ist, wir rasen jetzt hier durch und jetzt wird's wirklich interessant. Jetzt freue ich mich auf einen Monolog von Tobias Bäuerle, TSG 1899 Hoffenheim. Ja, da gibt es einen Abgang, der ja, glaube ich, empfindlich ist, oder? Unglaublich. Peniel Mlapa zu Gladbach. Wer? 2,5 Millionen. Nein. War natürlich ein Schatz. Jetzt kommt. Ja, ist für mich der Transfer des Sommers. Also der internationale Transfer des Sommers, ne? Ja. Also noch höher als Ibrahimovic einzuwerten, das ist, wie heißt der? Gylfi? Gylfi Sigurdsson. 10 Millionen nach Tottenham. Ja. Zu Recht aber auch. Sigurdsson. Ein der prägendsten Personen der letzten Bundesliga-Saison. 10 Millionen ist da fast eine Frechheit. Der wurde ja ausgeliehen nach Swansea letzte Saison. Mhm. Und ich habe die englische Liga nicht verfolgt, aber der muss da ja dermaßen eingeschlagen haben, dass dann eine Mannschaft wie Tottenham sagt, okay, wisst ihr was, wir wollen den, wir zahlen 10 Millionen. Ja. Gibt, also. Also für alle, die irgendwie Swansea Insider sind, bitte mal ein Audiobuch oder irgendwie was Schriftliches zu uns. In der nächsten Ausgabe müssen wir das nochmal besprechen, also das gibt's doch gar nicht. Nee. 10 also, Millionen. Ich verstehe es auch nicht. Also, ist mit Sicherheit ein guter Fußball, aber 10 Millionen. Ich meine, 10 Millionen. kann ich nicht auch. Aber für Hoffenheim natürlich dankend angenommen. Ja, und klar. dann auch gleich mal wieder, aber auch bei weitem nicht alles investiert. Ich meine, die müssen natürlich auch Sparmaßnahmen ergreifen, weil sie mit dem Hopp jetzt einen Geldgeber haben, der halt auch sagt, er möchte von Jahr zu Jahr eigentlich weniger investieren. Genau, er möchte, dass der Verein sich selbst trägt und man hat natürlich einen Spieler verpflichtet, der einen, der alleine durch seine Instandhaltungskosten, durch seine Haare etc. sehr, sehr viel kostet. Und zwar geht es da um Pocahontas. Viele nennen ihn auch Tim Wiese. Also auch ein wirklich zwiespältiger Transfer, als es darum ging, dass er definitiv von Werder Bremen wegging, hat er ja durch seinen Manager irgendwie durch seinen Berater verlauten lassen, dass die ganz, ganz großen Clubs Europas an ihm dran sind. Ja. Also da war ja von Real Madrid bis Tottenham Hotspurs bis Liverpool, da war ja alles dabei. Auch Paris Saint-Germain soll dran gewesen sein. Und dann lese ich bei Twitter, dass er nach Hoffenheim geht. Pocahontas wechselt nach Hoffenheim. Also ich kann es verstehen. Ich kann es auch verstehen, ja. Er hat es auch selber begründet und die Begründung ist absolut plausibel. Ich meine, er hat zwei kleine Kinder, die die nächsten 2-3 Jahre in die Schule kommen. Und dass er dann nicht großartig nach Mailand, Madrid, London oder sonst irgendwo hinziehen will, ist verständlich. Und in Hoffenheim wird er einen Club gefunden haben, der keine Ablöse zahlen musste für ihn. Das heißt, er wird dann ein bisschen mehr Handgeld bekommen. Hoffenheim ist, wer schon mal da war, oder Sinsheim, wer schon mal da war, ist ein kleines Fleckchen und ein sicheres Fleckchen, wo man eigentlich gerne, sag ich mal, Kinder großzieht. Und ja, das gute Sinsheim, ne, ist ja auch eine Metropole. Und ja, das ist ja auch, das ist ja auch ein Flair, ein gewisser Lebenskomfort, den man da auch gewinnt, wenn man in dieser Mannschaft spielt. Und ja, Takashi Osami vom FC Bayern München hat das Gleiche getan, war ja nur an Bayern ausgeliehen von Gamba Osaka damals und ist, glaube ich, ein Spieler, der da irgendwie so eine Art Durchbruch schaffen kann, finde ich. Ja, also Hoffenheim ist dieses Jahr, könnte was werden, auch mit Del Pierre, den sie vom VfB ablösefrei bekommen haben, wenn der verletzungsfrei bleibt, dann glaube ich, dass Mathieu Del Pierre auch eine gute Rolle da hinten spielen. Ja, kann. Ja, ja. Auch mit dem Chris zusammen von Wolfsburg, der auch ablösefrei war, ist ein solider, guter Abwehrspieler. Ob es jetzt für die internationalen Ränge reicht, das weiß ich nicht. Es ist ja der Anspruch von den Jungs. Vielleicht haben sie noch mit einem Philipp Malbasic oder Balbasic von Belgrad für über 1 Million. Vielleicht haben sie, es ist auch so ein bisschen eine Wundertüte oder eine Überraschung. Ja. Und dann hast du Ehren Derdiok schon angesprochen? Nein, der wollte mich dann zum Schluss aufheben. Dann machen wir das. Die Sache ist halt, ja. Ich wollte aber nochmal dich kurz auf jemanden ansprechen, und zwar Ryan Babel. Der soll ja die Mannschaft verlassen. Er kam von Liverpool als nicht gefeierter Spieler, aber in der Nationalmannschaft von Holland und bei Ajax Amsterdam vorher war er ja wirklich eine Hausnummer. Ist dann zu Liverpool gewechselt und da habe ich mir gedacht, okay, er konnte sich da aufgrund des hohen Konkurrenz, ja. Konkurrenzkampfes nicht durchsetzen und kommt deswegen irgendwie zur TSG und tut der Bundesliga, glaube ich, auch ganz gut. Aber der ist ja eine absolute Totalniete. Also das gibt's ja gar nicht. Ne? Und jetzt wollen sie ihn sogar loswerden. Ich glaube, dass bei Ryan Babel genau das Gegenteil ist von dem, was bei Tim Wiese ist. Ich glaube, vielleicht braucht ein Ryan Babel so ein bisschen das Großstadt-Flair. Vielleicht braucht er eine Stadt, ich weiß zwar nicht, wie groß Liverpool ist, aber so, vielleicht braucht er so Städte wie Amsterdam, um sich wohlzufühlen. Vielleicht fühlt er sich einfach nicht wohl in Hoffenheim. Kann ich mir vorstellen, dass einfach der private Zustand von ihm so negativ ist, dass er gar keinen Bock hat und deswegen auch genau so auf dem Platz auftritt. Ich habe den auch letztes Jahr gesehen, wo sie gegen Nürnberg gespielt haben. Das ist ein Riesenfußballer. Ja. Aber er hat einfach keinen Bock in Hoffenheim. Und ich weiß nicht, warum da keiner an dem dran ist. Also ich meine, nur weil er jetzt anderthalb, zwei oder ein halbes Jahr, wann ist er gekommen zu Hoffenheim? War das letztes Jahr? Vorletztes Jahr. Dass der wegen einem halben schlechten Jahr, dass der keinen Abnehmer findet. Also Tottenham, ihr Idioten, 10 Millionen für Sieg. Bitte. Nehmt die Hälfte und zahlt es für Babel und ihr habt einen riesen Stürmer. Ist das nicht einer für Nürnberg? Ich frage das immer so viel Sand, aber... Nürnberg ist zwar... Als ist eine Metropole, kann man sagen, eine Weltstadt. Nürnberg ist, wir haben eine wunderschöne Altstadt. Ja. Und wir haben den Christkindlesmarkt, der ganz toll ist. Aber ob ja, das ist ein Argument für so einen Ryan Babel, wenn man da zu ihm hinkommt, zu seinem Berater und sagt, hier, kannst du bei uns Stammspieler werden bei den Klubberern? Wir haben ja auch den Christkindlesmarkt. Wäre das ein Totschlagargument? Ja, man weiß ja, dass bei jeder Vertragsunterzeichnung eines neuen Profis, der nach Nürnberg geht, dass auch erstmal der Weihnachtsmarkt durchgeplant wird. Dass da eine Zehnerkarte für einen Glühwein auf dem Christkindlesmarkt in weiß oder rot, dass der mit inbegriffen ist. Also das verlangen die Profis schon. Das weiß man, das spricht sich rum. Wenn man jetzt keinen Glühwein mag, dann geht man nicht nach Nürnberg. Und keine drei. Nee, das stimmt. Das ist so, ja. Da muss es wohl daran liegen, ja. Nee, aber. Das ist meine Vermutung, weil ich finde Ryan Babel toll, aber halt nicht in Hoffenheim, das passt einfach nicht. Vielleicht hat es auch was mit dem Trainer zu tun, vielleicht kommt er auch nicht mit dem Trainer klar, aber er war ja sowohl bei, ja, vielleicht passt er einfach mit Babel nicht, ich weiß es nicht. Babel ist auch eine schwierige Figur irgendwie. Ich meine, wie bekloppt muss man sein, sich Hertha BSC auf dem Arsch zu tätowieren? Ja gut, ich meine, Berlin ist eine tolle Stadt. Ich glaube, das ist das einzige Argument. Ich glaube, das ist alles. Berlin ist eine tolle Stadt. Ist eine Herausforderung. Vielleicht auch ein bisschen eine Selbstüberschätzung. So, ach, das hat noch keiner geschafft in Berlin über längere Zeit. Ich schaffe das. Ja. Und dann scheitert man halt daran. War nicht Jürgen Röber damals relativ lange? Boah, was heißt relativ lange? Ich weiß, das sind 2 Jahre lang. In Berlin ist das schon so eine Art Dekade. Also gut, dann war es lang. Ja. Na gut, da waren sie auch gut, muss man sagen. Da waren sie auch international vertreten. Wenn sie international vertreten sind, dann läuft es natürlich. Was macht er jetzt eigentlich? Weiß man das? Jürgen Röber. Keine Ahnung. Man könnte das ja kurz nachschauen. Jürgen machen Röber, was der wohl macht. Machen wir sowas? Ja, das weiß ich nicht. Wir können das doch den Zuhörern fragen. Also was macht gerade Jürgen Röber? Oder wenn Jürgen Röber gerade zuhört. Jürgen, altes Haus. Nächste Ausgabe, kannst du gerne mal durchgeschaltet werden. Was machst du gerade? Bitte melde dich. Jürgen, bitte melde dich. Okay. Er war bis 1.1.2010 war er in der Türkei in der zweiten Liga als Trainer. Ja. Bei Ankara Spor. Und seitdem macht er nichts mehr. Ist doch gar nicht. Na gut, vielleicht hat er da auch ausgesorgt. Kann ich mir gut vorstellen. Mit Sicherheit. Da kann ich ja kurz schauen, wie lange er war sogar 6 Jahre bei der Hertha. Siehste, da war doch irgendwas, ne? Okay, da hast du recht. Das ist echt lang. Okay. So, jetzt kommen wir bitte zu deinem Kardinalstransfer. 5,5 Millionen von Vizekusen zu 1899 Hoffenheim, Erin Derdiok. Ich glaube, sind alle damit zufrieden, weil erstens mal ist er das etwa wert. Das heißt, Hoffenheim hat eine anständige Summe bezahlt für diesen Stürmer. Leverkusen bekommt eine anständige Summe für diesen Spieler und Erin Derdiok ist wahrscheinlich Stürmer Nummer 1 oder ist jetzt Stürmer Nummer 1, wenn er einigermaßen das abruft, was er kann und könnte glücklich werden. Er ist näher an seinem Heimatland, er ist näher an der Schweiz dran, er muss nur noch, was ich, 200 Kilometer, wenn überhaupt, 180 Kilometer etwa fahren, dann ist er in seinem Heimatland. Könnte funktionieren. Kann kann funktionieren, ist glaube ich, ja, wie gesagt, können alle damit zufrieden sein. Meine Meinung. Ich denke auch. Also ich bin sehr gespannt. Ich halte eigentlich sehr viel von der Diok. Hat es immer wieder bewiesen, hat halt mit Kiesling einen starken Konkurrenten gehabt in Leverkusen, der einfach jetzt schon seit Jahren souverän immer spielt und immer seine Buden macht. Mhm. Und der Diok will halt nicht als Joker eingesetzt werden. Nee, absolut nicht. Absolut. Und da halt, wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, mittlerweile fast jeder Verein nur noch mit zwei Stürmern, mit einem Stürmer spielt, ja, wird es schwer, wenn man einen gleichwertigen Konkurrent hat im Team. Tobi, kommen wir zum nächsten Club? Bist du schon aufgeregt? Ja. Ein bisschen schon. Ich frage es jetzt um den ersten FC Nürnberg und ich muss sagen, ich habe da nicht großartig was mitbekommen. Ich weiß, dass ihr Gebhardt verpflichtet habt, ne? Vom VfB, ja. Das ist schon ein guter. Ich finde, das ist ein sehr guter. Aber sonst muss ich sagen, Tobi, sag mir jetzt mal, warum Nürnberg mit Greuther Fürth um die Meisterschaft spielt. Marcos Antonio. Reicht dir das? Gesundheit. Danke. Marcos Antonio wurde verpflichtet als Nachfolger von Philipp Wollscheid, der ja für 7 Millionen nach Leverkusen gegangen ist. Und an ihm wird's liegen. Nur an ihm. Nur an ihm, ja. Das nur an ihm, weil Philipp Wollscheid ist meiner Meinung nach mehr wie 7, er ist die 7 Millionen definitiv wert, weil er sich wahnsinnig entwickelt hat die letzten 2 Jahre in Nürnberg und zu einem richtig guten, tollen Abwehrspieler geworden ist. Quasi, für mich ist, ich vergleiche immer so ein bisschen mit Mertesacker, wo er noch in Hannover war. Ja, so groß, so schlagsig, Zweikampf, kopfballstark, laufstark, Stellungsspiel ist gut und meiner Meinung nach sogar noch offensiv stärker, technisch stärker wie Mertesacker. Und er war ein ganz entscheidender Faktor, dass Nürnberg die letzten 1,5 Jahre nichts mit dem Abstieg mehr oder weniger zu tun hatte. Und ein Marcos Antonio, den sie verpflichtet haben als Nachfolger, da scheiden sich so ein bisschen, ja, da muss eine reine Glückssache. Mittlerweile vertraue ich den Scouts, dem Trainerteam, dem Managerteam von Nürnberg, weil sie die letzten 2-3 Jahre immer gute Schnäppchen gemacht haben, immer die richtigen Spieler verpflichtet haben. Ich hoffe, dass sie das mit Marcos Antonio auch haben, weil der junge, gute Kerl war die letzten 9 Jahre, glaube ich, in 11 Ländern. Okay. Oder bei 11 Vereinen. Es ist, ob man einem wie ihm das Vertrauen schenken kann und das Erbe von Philipp Wolscher, wenn man schon Erbe sagen kann, zu übernehmen, das kann sehr gefährlich werden. Zumal man auf dieser Position sehr, sehr schwach besetzt ist. Also man hat zwei Star, also im Endeffekt das Innenverteidiger-Duo vom 1. FC Nürnberg letztes Jahr verkauft, beziehungsweise ablösefrei gehen lassen. Dominik Maro war der andere Innenverteidiger bei Nürnberg, der anscheinend, ich kann es mir nicht anders vorstellen, ein riesen privates Problem mit dem Trainer und dem Manager von Nürnberg hat, weil es ist für mich einer der besten Innenverteidiger, die Nürnberg die letzten Jahre hatte und das auch immer wieder bestätigt hat und immer noch spielen durfte, wenn sich die anderen Innenverteidiger verletzt haben. Habe ich nicht so ganz verstanden. Und jetzt, nachdem klar war, dass Philipp Wollscheid geht, hat man trotzdem nicht mit Dominik Maro verlängert und hat im Endeffekt ihn auch gehen lassen und hat sich nur einen richtigen Innenverteidiger noch an Land ziehen können. Also man hat nur 3 Innenverteidiger für die ganze Saison. Das ist eine Ansage. Habt ihr denn irgendeinen Sechser, der das irgendwie auffüllen kann? Ja, könnte man schon, aber warum? Ich meine, klar, man muss sparen, aber sie haben jetzt 7 Millionen bekommen für Wollscheid und. Aber groß reinvestiert habt ihr die 7 Millionen jetzt nicht, ne? Nein, wir haben lediglich den Gebhardt gekauft. Guter Mann, auch ein bisschen Hitzkopf. Freue ich mich drauf, als er beim VfB gespielt hat und ich habe ihn einige Male im Stadion gesehen. Ist ein bisschen. Ich mag ihn. Ist ein bisschen aggressiver, ein bisschen einer, der auch mal gern nicht nachtritt, aber der einfach gern mal dazwischenhaut oder so. Wenn man ihm das Vertrauen schenkt, dann ist es ein guter Fußballer. Der war bei 1860, bevor er zum VfB ging, war richtig gut und ich hoffe, dass er das bestätigen kann in Nürnberg. Und dann haben sie noch einen Japaner gehabt mit Kiyotake. auch für 1 Million. Der neue Spielmacher, der Nachfolger von Daniel Didavi, der ja ausgeliehen war vom VfB Stuttgart. Das ist aber auch schade, ne? Schade, schade, schade. Schade um Didavi generell, weil jetzt hat er Fuß gefasst in Nürnberg und wollte eigentlich auch da bleiben, aber der VfB wollte ihn einfach ums Verrecken nicht verkaufen. Und jetzt ist er zurück zum VfB und im letzten Freundschaftsspiel für Nürnberg hat er sich ja so böse verletzt mit einem Knorpelschaden, dass er erstmal 6 Monate jetzt fehlt. Mhm. Ist ein Jammer. Leidige Thema, ne? Ja. Wobei ich da wiederum sagen muss, da sieht man wieder mal, was für Schwätzer doch diese Bundesliga-Profis sind, weil Daniel Didavi, als er noch in Nürnberg war, hat er eigentlich über den VfB ein bisschen abgekotzt. Als sie dann in Stuttgart gespielt haben, wurde Didavi ausgewechselt und wurde dermaßen ausgepfiffen vom Publikum, vom VfB. Ich meine, warum tut man sowas? Man weiß doch, der kommt nächstes Jahr wieder zurück. Warum boot man ihn so aus? Dann spricht er die ganze Zeit davon, wie wohl er sich in Nürnberg fühlt, dass er unbedingt da bleiben möchte. Aber der VfB hat ihm einfach nicht die Chance gegeben oder Nürnberg nicht die Chance gegeben, dass sie ihn verkaufen. Und jetzt ist er beim VfB und jetzt hat er wieder, kommt er mit seiner Meinung, die er um 180 Grad gewendet hat und erzählt, er freut sich auf den VfB und er wird sie da durchsetzen und Bruno Labbadia schenkt ihm das Vertrauen und so weiter. Es ist alles nur dummes Geschwätz. Also es ist viel nur dummes Geschwätz. Mm. Retortengeschwätz, ne? Also. Ja, wenn man es so nennen mag, ja. Ja, und jetzt ist er halt weg. Schade dafür. Dafür haben wir jetzt noch einen Sebastian Polter vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, der quasi der Jungtalent. Ja. Durften wir halt auch nur ausleihen, was schade ist, weil ich sehe Potenzial in dem Kerl. Felix Magath auch, deswegen verleihe ihn nur. Könnte was offensiv reichen. Also offensiv sind sie besser aufgestellt wie letztes Jahr, aber defensiv wird's schwer. Mhm. Also deine Prognose für die kommende Saison? Platz 10 bis 12 auch, würde ich sagen. Ja. Wenn sie sich defensiv finden, dann 10 bis 12. Wenn sie sich nicht finden, dann werden sie in der Winterpause für Nachschub sorgen und dann Platz 12 bis 15. Sie können ja eventuell was machen, ne, auf dem Transfermarkt im Winter. Wenn sie schlecht dastehen, dann müssen sie das. Ich meine jetzt vielleicht, aber Geld ist ja da ein bisschen. Ja. Vielleicht kriegen sie ja irgendwie Breno aus dem Knast. Das wäre natürlich schön, ne? Das wäre. Vom Wochenende reicht ja. Hat er ja der Ausgang vielleicht? Ja. So eine würde Stunde, ja reichen. Eine Stunde Freigang in der Woche, dann muss er mit einfliegen, kann er eine halbe Stunde spielen etwa jedes Mal. Das reicht. Das würde reichen im Prinzip, ja. Ja, kannst du auch gleich mal aufschreiben. Also Breno aus dem Knast holen. Option. Breno aus dem Knast. Wenn es nicht läuft. Ja. Okay. Alles klar, ist notiert. Gut. Ja. Ansonsten Nürnberg kann man abhaken. In dem Fall. In dem Fall kommen wir zum Nordlicht. Dem SV Werder Bremen. Eine der absolut interessantesten Mannschaften der kommenden Saison. Sie haben Spieler, sie haben Stars im Prinzip wie Elia verpflichtet, haben Sokratis jetzt von der Ausleihe fest verpflichtet, der ja wirklich eine gute EM gespielt hat, ne? Also kann man nicht anders sagen. Und sie haben vom FC Bayern München den guten Nils Pedersen ausgeliehen, der jetzt auch beim Liga-Total-Cup erstmal schöne Bude gegen die Bayern gemacht hat. Hat er gemacht, ja. Hat er ein Tor gemacht, ja. Und ich bin sowieso eigentlich ein Fan von Pedersen und war auch genau der Meinung, er müsste zu Bremen ausgeliehen werden. Das ist jetzt auch passiert und ich bin sehr gespannt. Aber erstmal zu Elia für 5,5 Millionen von Juventus Turin. Was sagst du zu dem Mann? Der war ja bei den Hamburgern auch schon eine relativ problematische Figur, auch ein Querulant. Weiß ich nicht, ob der in diese schöne Regenbogen-Bremen-Welt reinpasst. Weiß ich auch nicht. Ich vergleiche El Giro Elia in dem Fall so ein bisschen mit Carlos Alberto, den Bremen ja vor 3 oder 4 Jahren für 8 Millionen von Sao Paulo verpflichtet hat. War bestimmt auch ein Riesenfußballer. Elia ist auch ein Riesenfußballer. Hat nur nicht gespielt, das war halt das Problem. Richtig, war dann einfach verletzt. Und ja, aber war vom Typ her war er schwierig. Und wenn Alofs und Schaf ihn in den Griff bekommen, dann ist es definitiv eine Verstärkung. 5,5 Millionen ist eine Summe, die zahlt man heutzutage halt leider für so einen. Das ist eine Standardsumme. Wobei ich sagen muss, ich hätte lieber, wenn ich die Wahl hätte zwischen Elia und Derdiok, hätte ich einen Derdiok eher verpflichtet. Aber ja gut, Dadjuk ist halt eher der Zentrum, der Zentralstürmer. Mussten ja was Kreatives machen, oder? Ja. Und sie haben, das sieht ja, anscheinend haben sie ja ein bisschen Geld. Ich meine, sie haben 10 Millionen bekommen für Marin. Was ist da auch so ein Thema, oder? 10 Millionen für Marin, 9,8 Millionen und dann noch zu Chelsea. Er hat jetzt sogar im Testspiel ein Tor geschossen. Mich wundert es halt, dass Marin in Bremen nicht so richtig reingekommen ist. Weil das ich dachte immer, Marin würde vom Typ her so reinpassen in das Team, aber vielleicht hätte Marin besser reingepasst in das Team von vor 3-4 Jahren, wo sie offensiv spielstärker waren. Da wäre ein Marin vielleicht besser aufgehoben gewesen. Jetzt war er halt, ja, bald der Stärkste in der Offensive, also oder der Auffälligste. Aber vom Typ her, die Spielanlage hat nicht gepasst. Marin, dieser kleine, quirlige, mit den eher steifen anderen Mittelfeldspielern von Gladbach. Ja, vielleicht mit Özil. Ich hätte mir vorstellen können, dass er mit Özil, als Özil noch da war, stark hätte spielen können, aber es hat einfach nicht so funktioniert. Nee. Es hätte nicht sollen sein, ne? Wobei ich sagen muss, nochmal zu den Zugängen von Bremen, ich freue mich mehr auf Theodor Gebreselassie, der ein richtig tolles Turnier für die tschechische Nationalmannschaft gespielt hat. Ja. Bei der EM und das wäre ein Mann von Nürnberg gewesen. Jetzt kannst du mich nochmal fragen und ich sage ja. Schade. Kann wohl dann nur sein, dass er keinen Glühwein mag. Daran wird es gelegen haben. Weil der gute Theodor. Normalerweise kommen alle Tschechen. Alles, was von Tschechien nach Deutschland kommt, geht normalerweise über Nürnberg. Ja, dann natürlich auch Pizarro als Abgang, ne, zum FC Bayern. Vielleicht steht er mehr auf Pinkel und nicht auf Dreimeckle. Ja, so, und dann möchte ich dich nochmal fragen, der Abgang von Naldo, Fluch oder Segen? Für 5 Millionen hätte ich ihn auch verkauft. Weil das, was er gespielt hat, er hat Teilzeitarbeiter viel, schon eine gute Summe, ne? Eben, und er hat mit Sicherheit auch nicht wenig verdient. Also, wie gesagt, was haben sie denn verpflichtet? Sie haben den Sokrates, den haben sie ja fest verpflichtet jetzt. Ja, diesen Kevin De Bruyne, ja. Haben sie aber auch nur ausgeliehen. Ja, vom FC Chelsea, die wollen den auch unbedingt wohl wieder haben. Soll wohl ein richtig dickes Ding sein. Es tut sich was bei den Bremern. Finde ich gut, diese Entwicklung im Moment. Dass das alles ein bisschen jünger wird und ja, ich meine, sie haben jetzt gegen Bayern gewonnen beim Liga-Total-Cup, auch nur im Elfmeterschießen. Bayern hat auch glücklich nur das 2-2 dann spät noch durch Toni Kroos geschossen. Und Scheiß Liga-Cup, das ist so. Ja, ich sag's denn, das sind ja die einzigen Richtwerte, die ich im Moment habe. Deswegen schaue ich mir das nicht an, weil wenn du das angeschaut, die wollten sich ja nur nicht auf die Füße treten. Das war ja mehr so. Ah gut, der Schweinsteiger hat irgend so einen Bremer ordentlich weggehauen. Also da hätte wirklich was passieren können. Hat übrigens wieder sehr schlecht gespielt. Ich habe mir nur die erste Viertelstunde von Dortmund gegen Hamburg angeschaut und die letzten 5 Minuten von Bayern gegen Bremen und habe dann sogar niemals Elfmeterschießen angeschaut. Nicht mal? Nee. Nee. Ach. Na klar, wer gewinnt. Ja, da hast du recht. Ja, der Niklas Füllkrug, der hat auch ein Tor geschossen gegen Bayern und das könnte auch ein interessanter Spieler sein, Stürmer, 19 Jahre alt. Ja, da haben sie ja letztes Jahr schon viel damit gemacht, gell, dass sie das, also die Jungen ranlassen. Genau, ja. Ja, es ist halt schwer, auch mit Pedersen, auch der Sandro Wagen, den haben sie letztes Jahr schon gehabt, den haben sie jetzt, glaube ich, fest verpflichtet. Ich glaube, den haben sie jetzt fest verpflichtet. Sandro Wagner, der ist doch gewechselt. Nee, Sandro Wagner, also ist nach Bremen. Der war letztes Jahr schon in Bremen. Den haben sie ausgeliehen gehabt und jetzt haben sie ihn fest verpflichtet. Glaube ich, oder? Nee, ich meine, der ist nach Berlin gegangen. Der war ausgeliehen nach Lautern und war da auch nicht so toll und der ist jetzt zu Berlin gewechselt. Also bei mir steht er hier noch bei Bremen, aber vielleicht hast du da mehr Ahnung, mehr Recht. Weiß ich nicht. Ja. Es wird halt schwer, um Pizarro zu ersetzen, weil Pizarro war halt leider letztes Jahr das Aushängeschild in Bremen. Ja. Und also nicht nur torgefällig, sondern auch spielstark, ne? Ja, Handtore auflegen, ein kompletter Stürmer. Ja, ich bin mal gespannt, wo es Tim Borowski hinzieht. Ich meine, Tim Borowski ist jetzt auch nicht mehr, mit 32 ist er eigentlich noch ein gutes Alter. Der könnte locker zu einer Mannschaft, wo könnte Tim Borowski hin? Ich habe Tim Borowski für einen guten Fußballer gehalten, oder er ist ein guter Fußballer. Da hätte ich einen Verein. Nürnberg? Ja. Ja. Ne? Ja, aber ja, wir sind im zentralen Mittelfeld haben wir genügend Leute. Leider gut aufgestellt. Vielleicht in die Innenverteidigung. Wir würden auch Markus Rosenberg in die Innenverteidigung setzen. Der hat auch noch keinen Platz. Der hat auch noch keinen Verein. Nee, das gibt's doch gar nicht, ne? Auch im Prinzip ein guter Spieler. Ja, hat immer wieder gezündet, aber ja, vielleicht geht er zurück nach Holland oder so. Vielleicht wäre das, ist er da besser aufgehoben, so bei Ajax oder so, da ist es. Vielleicht fühlt er sich da wohler. Naja. Denke ich auch. Na gut, wollen wir zum nächsten Club oder? Okay, du hast recht. Mit Sandro Wagner hast du übrigens recht. Möchtest du noch irgendwie was über die Vereinsstrukturen sagen? Weil da scheint ja wieder Ruhe eingekehrt zu sein, ne? Ja. Ich sag mal Platz 4 bis 8 wird Bremen. 4 bis 8? Ja, ich sage. Können funktionieren. Ja, 5 bis 8 würde ich auch sagen, ja. Gut, das Bundesliga-Orakel hat gesprochen. Da kommen wir zum nächsten Club. Zum VfL Wolfsburg. Ja, das ist auch immer so eine Felix Magathsche Wundertüte. Also, ja, wir haben gerade schon Naldo angesprochen für 5 Millionen. Und das Geile ist ja auch, er ist ja erstmal durch den ersten Gesundheitscheck durchgefallen. Nachdem sie ihn verpflichtet haben, ja, die Trottel. Und, also es tut mir leid, also Naldo für 5 Millionen, es ist ein guter Mann, ja, aber der wird definitiv wieder nicht durchspielen die Saison. Da bin ich mir fast schon sicher. Ja, 5 Millionen sind in Wolfsburg ja auch nichts. Nee. Und wieder merkwürdige Spieler dabei, aber sie haben von Hannover 96 unseren geliebten Emanuel Pogatetz verpflichtet, der ja Stress mit Schmadtke und Slomka hatte. Also man kann sagen, im Prinzip war es ein guter Transfer. Er ist ein klasse Innenverteidiger, ohne Frage, aber wenn du so einen Querulanten da in der Mannschaft hast, der passt wirklich wundervoll nach Wolfsburg. Also wenn du da so ein Arschloch hinschickst, ist super schön. Dann kam das uns ganz gelegen. Wir hatten aber das Glück, dass wir so lange Nein gesagt haben zum VfL, bis wir den Ersatz gefunden haben. Kommen wir nachher dazu. Und haben dann erst gesagt, okay, hier könnt ihr haben, wir haben jetzt einen besseren. So, weißt du, und Emanuel Pogatetz ist ein gestandener Bundesligaspieler und der wird, glaube ich, dem VfL Wolfsburg auch weiterhelfen da in der schwimmenden Abwehr. Der nächste Transfer, Ivica Olic, ein unfassbarer Publikumsliebling, also einer der sympathischen Spieler, oder? Kann man so sagen. Ich weiß zwar nicht so ganz, ich meine, ich weiß, was er in Wolfsburg will. Wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen bei einem vorigen Podcast. Er verdient 6 Millionen im Jahr. Für 6 Millionen gehe ich auch nach Wolfsburg. Na klar. Also, ja. Würde ich genauso machen. Kann man da auch in dem Fall verstehen. Ja. Über die anderen Neuzugänge. Genau, ja. Dann haben sie diesen Bass Dost gekauft vom SC Heerenveen. Für 9 Millionen ist der amtierende Torschützenkönig der holländischen Liga. Ja, gut. Ist ja auch ein Prädikat, oder nicht? Weiß ich nicht. Kann sein, dass es funktioniert. Habe ich noch nichts gesehen von dem guten Kerl. Aber alles, was Wolfsburg kauft, ist eine Wundertüte. Das kann funktionieren. Wo ich sage, da haben sie einen guten Mann verpflichtet, aber auch nur deswegen, weil ich ihn jetzt gesehen habe, ist der Václav Pilar, was wir auch schon angesprochen haben. Ja. In der letzten Woche jetzt für gerade mal 1 Million. Das könnten richtig. Den haben sie aber schon vor der EM verpflichtet. Ja, schon. Deswegen der geringe Preis. Wahrscheinlich. Da hat der Felix Magath ein gutes Händchen. Aber wenn er das bestätigen kann in Wolfsburg, was er bei der Nationalmannschaft gezeigt hat. Ja. Und ansonsten, ja. Ansonsten, ja, Felix Magath, Trainer, Manager, glaube ich, auch Greenkeeper, habe ich mal gelesen. Interessant wird werden, was sie jetzt mit Diego machen. Er soll bleiben, was man so sieht. Und wenn er sich damit abfindet, dann kann das. Also, die können eine richtig gute Saison spielen. Hoffen tut's natürlich keiner, außer die Wolfsburg-Fans wahrscheinlich. Wobei man sagen muss, sie müssen erstmal den Mandzukic ersetzen. Weil Wir diesen Holländer. Ja, aber ich habe von Bas Dost, wie alt ist denn der? Ist der gute Kerl? Ja, hat auch ein Alter, bin ich mir sicher. 23. Ja, ich meine, Mandzukic muss man erstmal ersetzen, weil spätestens bei der EM hat man gesehen, wie stark ein Mandzukic ist. Und es wird schwer. Wird schwer, ne? Ja. Abgänge haben wir soweit auch geklärt, oder? Ja, also diese typischen, die wir sie ausgeliehen haben letzte Saison oder die wir sie kurzfristig verpflichtet haben, ein Salihamidzic und ein Hitzlsperger, die sind jetzt halt wieder weg. Die haben nicht einschlagen können. Und Ritzelsberger ist sogar vereinslos. Ja, Salihamidžić auch bisher. Unfassbar. Ja. Ja, haben wir's, ne? Deine Prognose? 8-10. 8-10? Doch so schlecht? Ja. Ja, weil ich halt nicht weiß, ob der Bastos, 8-10, sagen wir 7-10. Besser wird's, glaube ich, nicht. Ja. Außer Diego spielt die Saison seines Lebens und kommt zurück, dann kann es schon sein, dass er mit Bastos den UEFA Cup schießt. Aber das, ich glaube, das ist mehr so der Wunsch des Gedanken, dass sie auf keinen Fall in die Europa-Liga kommen, dass sie einfach kein Geld kriegen. Sie haben ja jetzt irgendwie ein Testspiel verloren gegen Man City. Ich glaube, das darf man auch mal verlieren, ne? Wo man sagen muss, genau, schön, dass du das sagst, wo sie schon ein Problem haben mit Helmes, wahrscheinlich Kreuzbandriss. Ist es ein Kreuzbandriss? Es heißt, man weiß es nicht. Es sah aber auch, also wo ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich schon ein bisschen totgelacht, aber weil er da wirklich so rumgesprungen ist wie in so einem Cartoon, ne? Ich habe es nicht gesehen, ja. Aber ich glaube heutzutage, wenn es ein Kreuzbandriss ist, dann merkt man das relativ schnell. Ja, naja. Nee, es ist schade, er hat sich zurückgekämpft, ne? War ja schon bei der zweiten Mannschaft und was weiß ich. Und dann ist es natürlich eine schöne Geschichte, dass er jetzt sogar Vizekapitän ist oder sowas? Ja, ich glaube, ja. Hat sich so Traum wieder, hätte nicht gedacht, der Magert, der hat ihn ja so auf dem absegnenden Asch gehabt, genauso wie den Diego, wollte ums Verreck nicht und jetzt will er beide und einer verletzt sich vielleicht mal böse. Unfassbar. Blöd gelaufen. Na gut. Gut zu Wolfsburg. Mehr will man nicht reden. Nächster Club? Jetzt kommt zwei Lieblingsvereine. Einer meiner, ne? Einer deiner, ja. Die gute, wie nennt man das? Hat die einen Spitznamen? Die Roten. Einfach nur die Roten? Das sind die Roten bei uns, ja. Einfach nur die Roten, okay. Die Roten, ja. Haben sie alle hier im Auto, die Roten, ne? Okay. Ja, du hast gerade schon gesagt, nachdem sie Pokertets verkauft haben, ja, und einen Ersatz gefunden haben, muss man auch abwarten. Muss man abwarten. Philippe ist der Ersatz für die Innenverteidigung, der dann neben Eggimann wird wohl Innenverteidiger Nummer 3 werden und Karim Agi und Philippe sollen wohl die Innenverteidigung bilden, aber Philippe hat sich jetzt in der Vorbereitung schon zweimal verletzt. Ist aktuell auch noch verletzt, konnte also in der Europa League auch nicht spielen. Das ist natürlich so eine Frage, ne? Was hast du dir da für einen fragilen Typen geholt? Er soll wohl wirklich absolut klasse sein. Ein unfassbar guter Spieler von Standard Lüttich, der ja letzte Saison in der Euroleague auch schon gegen uns gespielt hat und da einfach ein Fels in der Brandung war. Aber ist die Frage. Was haben wir da für einen geholt? Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Innenverteidiger? Weil ich zähle dann ja auch bloß 3. Nee, wir haben da den Schulle, der kann Innenverteidigung spielen. Schulz, Christian Schulz. Ja, hat er schon. Und wir haben Christopher Avevor. Ist ein junger Mann, unglaublich viel Potenzial hat der Mann, aber hat das auch schon in der letzten Saison des Öfteren gemacht. Weil Agi ja im was war das, Afrika Cup? Nee, Asien Cup war. Mhm. Und wir dann auch noch mit Pogacar zum Verletzten hatten, musste er dann einspringen und hat es auch oft gut gemacht, also kann man nicht anders sagen. Ist ein junger Mann mit Perspektive. Und, okay. Ja, erzähl weiter. Dann haben wir noch einen Spieler verpflichtet, der aktuell leider auch verletzt ist. Nikci nennt sich der gute Mann. Von Zürich, ja. Adrian Nikci vom FC Zürich für 580.000 soll auf der linken Außenbahn Kocker Rausch unter Druck setzen und ihn wohl auch, was es so heißt, schon verdrängt haben bis zu seiner Verletzung. Aber es ist bin sehr gespannt auf die nächste Saison, weil wir sind wirklich überall doppelt besetzt, kann man wirklich so sagen. Also Nikci ist ein schneller Flügelflitzer, der da wohl wirklich Alarm machen kann. Und dann haben wir Hiroki Sakai verpflichtet, ja, der aktuell in London Olympiameisterschaftsturnier spielt. Ich weiß gar nicht, ist Japan noch dabei? Japan ist dabei, Japan ist ziemlich gut dabei sogar, weiß ich, weil Kiyotake von Nürnberg auch dabei ist. Ah, der spielt auch mit, ja? Mhm, der ist auch schau an. Und ja, unter anderem Spanien geschlagen, die ja dermaßen abgekackt haben bei Olympia. Die sind wahrscheinlich eine Weile da. Das wäre doch schön, wenn wir da zwei Olympiasieger an der Mannschaft hätten, oder? Deine und meine Mannschaft. Ist halt blöd, weil die fehlen dann halt in der Vorbereitung. Und ja, das ist natürlich blöd. Weiß nicht, wie wichtig Sakai ist, aber Kiyotake war eigentlich schon vorgesehen für den Zehner bei Nürnberg. Und wenn du deinen Spielmacher in der ganzen Vorbereitung nicht dabei hast, ist halt blöd. Der muss sich dann alles reinspielen. Und eigentlich sollte das Team ja im Großen und Ganzen stehen am ersten Spieltag. Das Grundgerüst. Ja. Naja, bei euch, dass ihr den Huschti wieder verpflichtet habt. Huschti ist wieder da, ja. Und täglich grüßt das Huschti-Tier. Finde ich gut, hat mir gefallen. Damals, wo er das erste Mal in Hannover war. Ja, also ein kreativer Mann, auch torgefährlich und auch ein Sympath, glaube ich, ne, so vom ersten Eindruck her. Weiß ich jetzt nicht, aber Sympath, ich mochte ihn halt als Fußballer. Ich fand, ja. Nee, finde ich auch schön, ist natürlich nur schwierig. Wir spielen aktuell ohne Zehner. Wir spielen mit zwei Sechsern und Flügelspielern. Das heißt, er müsste dann irgendwie nach außen ausweichen. Eher wohl nach links. Das heißt, da gibt es dann mit Rausch, Huschti und diesen neuen Nikchi dann drei Spieler, die da wirklich was können. Weil rechts ist Stindl halt einfach gesetzt. Ja, du kannst dich mit Sicherheit noch an das Euroleague-Jahrhunderttor erinnern. Ja, ich generell an Stindl, wo er noch in Karlsruhe gespielt hat, habe ich schon immer gesagt, das wäre ein Mann für Nürnberg. Ja. Nee, ist aber ein guter Spieler, oder? Ist ein richtig guter Spieler. Also war ein guter Transfer, den man da gemacht hat, dann den geholt hat und hat sich voll bestätigt. Der wird auch hier geliebt, weißt du. Er reißt sich den Arsch auf, der beackert die rechte Seite da hoch und runter. Und das liebt man natürlich, ne? In Hannover, wenn man da sieht, dass der Typ sich so den Arsch aufreißt und dann noch das ein oder andere Tor macht. Er macht doch zu wenig Tore, er ist noch nicht ganz so torgefährlich, wie er, glaube ich, sein kann. Man hat es ja gesehen in der Euroleague, dass er es kann. Aber ja, also ich bin sehr gespannt auf die nächste Saison. Wir sind in der Breite definitiv stärker als letzte Saison. Aber nee, mal gucken, ob der Huschti noch irgendwie einen Prozent mehr uns geben kann, irgendwie in der Kreativität. Da hat es ja immer noch ein bisschen gehakt. Aber Abgänge habt ihr ja auch keine großen, außer Altin Lala, der jetzt zwar keine großen. Altin Lala, genau, der ist zu den aber ist halt Münchner Amateuren gegangen, kommt dann aber wieder und wird Sportdirektor. Ja, aber so jetzt vom Personal her. Nur da haben wir Pogacar jetzt verloren, ne? Ja, aber wenn der Felipe sich bestätigt, dann ist der 1-1 besetzt. Und wenn sie nochmal so eine Saison spielen, dann können sie wieder, ich sag mal, Platz 6 bis 10 ist dann. Das ist definitiv drin, also. Auf der 6 sind wir wirklich überqualifiziert, möchte ich sagen. Also da haben wir zu viele Leute. Da haben wir mit Schmiedebach, der jetzt auch erst bis 2016 oder 17 verlängert hat. Da haben wir wie heißt der Deutsch-Portugiese? Du weißt es, der hat jetzt irgendwie einen Doppelnamen. Ich habe keine Pinto, Ahnung. Pinto, wie heißt er denn? Er hat einen neuen Namen. Er heißt nicht nur mehr Pinto, er heißt jetzt irgendwie Sanchez Pinto oder so. Mir fällt es gerade nicht ein. Heißt er Sanchez? Sergio Sanchez Pinto, das ist dann, schön. Und zwar sind wir da wirklich stark besetzt. Aber Slomka hat jetzt neue Trainingsmethode oder neue Spielphilosophie eingeführt. Und zwar nach Ballverlust muss der Ball nach 5 Sekunden direkt wieder zurückerobert werden. Weil ja auch die Mannschaft, die gerade den Ball erobert hat, noch mindestens 5, 6, 7 Sekunden selbst nicht sortiert ist. Weißt du, sie müssen ja selbst erstmal wissen, was jetzt passiert und wie greifen wir jetzt an, etc. Und das soll so eine neue Philosophie sein, die das der gute Herr Slomka in die Mannschaft bringt. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie fruchtet, weil dieser Überfallfußball wurde ja von Hannover eingeführt in die Bundesliga. Machen ja jetzt einige Mannschaften und ja, ich glaube auch in der Offensive sind wir durch Juff, der ja gerade leider relativ schwer verletzt ist, gut besetzt. Wie lang fehlt er noch? Was hat er? Der fehlt noch. Also am zweiten Spieltag soll er wohl wieder fit sein. Der hat irgendwie einen Bänderriss, ein Doppel. Ah ja, naja gut, er ist nicht so wild. Kein Didavi. Bitte? Ist es kein Didavi, der jetzt 6 Monate fehlt? Nee, es ist kein Didavi, nee. Aber Juff ist unser Heilsbringer, also das ist der neue Gott hier in Hannover. Also der wird geliebt, der ist so klasse. Also wie der sich in Manchester nicht durchsetzen konnte oder auch niemals irgendwie zu einem Kurzeinsatz kam, ist mir nicht verständlich, also ganz ehrlich. Ja, vielleicht einfach auf dieses Private, wie bei Ryan Babel so ein bisschen. Fühlt sich einfach, hat sich einfach nicht wohlgefühlt und da passt es einfach in Hannover. Das kann sein, ja. Ja, also, nee, es wird eine interessante Saison. Jetzt in der Euroleague sieht es ja auch relativ gut aus und ich denke mal auch so, dass der siebte Platz wieder realistisch ist. Ja. Gut. Okay. Jetzt kommen wir zu den Stuttgartern, ne? Kommen wir, da müssen wir. Ein kleiner Insider in dem Verein, und dann erzähl doch mal, wie sieht's denn da aus? Naja, sie haben sich nicht sonderlich großartig verstärkt. Sie haben lediglich ein paar aus ihrer eigenen zweiten Mannschaft mit hochgenommen, die letztes Jahr schon immer wieder die Chance hatten, sich reinzuspielen, speziell ein Antonio Rüdiger, von dem man sich jetzt Antonio Rüdiger. Ist ja wunderschön. Sagt dir Antonio Rüdiger was? Nein, überhaupt nicht. Stell dir mal bildlich, oder stell dir mal visuell ein Bild vor von Antonio Rüdiger und dann klick seinen Namen an. Du wirst nicht drauf kommen. Ja, habe ich gerade. Was wiegt der? 11 Kilo? Naja, er ist glaube ich 2,11 Meter oder so groß. Riesiger Schlag. 1,90 groß, 19 Jahre alt. Ja, es ist ein, kann ein guter Typ werden, muss nur noch wissen, er ist laufstark und zweikampfstark, aber er muss halt noch wissen, was man im Ball macht. Also er gilt so ein bisschen als Außenverteidiger, nur das, was eigentlich ein Außenverteidiger können sollte, sprich Flanken schlagen, auf die Grundlinie gehen, das kann er halt nicht. Weißt du, aus welchem Land er kommt? Deutschland. Und ursprünglich? Seine Wurzeln? Ich sehe es gerade, Sierra Leone. Schön, oder? Schön, wirklich. Schön. Das freut mich für euch, ja. Was heißt für euch? Ich bin kein Stuttgart-Fan. Ich wohne nur in der Nähe. Sympathisierst du gar nicht mit denen? Ich gehe halt, wenn ich jetzt im Pott wohnen würde, oder sagen wir so, hätte Stuttgart noch ein, zwei andere Teams um mich rum, zu denen ich ins Stadion gehen könnte, würde ich wahrscheinlich eher dahin gehen wie zum VfB. Hm. Ich gehe eigentlich lediglich nur zum VfB. Ich sympathisiere nur dann, damit sie halt mal international spielen oder so. Also es freut mich, wenn sie international spielen, wenn sie Champions League spielen, wenn mal Barcelona nach Stuttgart kommt, dann gehe ich da ins Stadion und freue mich drauf. Aber wenn sie dann verlieren gegen Barcelona, ist nicht schlimm. Ja. Also für mich, ich bin halt nah dran gerichtet, weil ich halt durch die lokalen Zeitungen wird natürlich viel oder eigentlich nur über den VfB gesprochen. Ja. Und deswegen, da ich einfach Fußballfan bin, lese ich mir dann natürlich auch alles durch und weiß Bescheid, was in Stuttgart zu machen. Ja. Aber es muss ja nicht heißen, dass ich Stuttgart-Fan bin, deswegen. Ne. Ja. Also ich sehe das gerade, also das ist ja Zugänge, Stuttgart zweite. Also da habt ihr viel hochgezogen, ne, was ja sinnvoll ist. Ich meine, das ist ja auch die Mentalität, ne, von euch Schwaben. Ja, das machen sie die letzten Jahre. Sind auch immer damit gut gefahren. Ich meine. Aber den Julian Schieber für 6 Millionen nach Dortmund, kann man den jetzt irgendwie ersetzen? Das ist weiß die Frage, nicht. Ne? Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, um dafür Nachschub zu sorgen, aber sie haben kein Geld. Also sie würden Julian Schieber, es gab zwei Faktoren, die dazu entstande kamen, dass Julian Schieber nach Dortmund ging. Erstens mal, er wollte. Und wenn ein Spieler weg will, dann musste ihn gehen lassen. Und zweitens brauchten sie das Geld. Also er wollte ja auch vor 2 Jahren, er wollte ja in Nürnberg leben, aber Nürnberg hatte halt nicht das Geld. Hätte Nürnberg letztes Jahr 7 Millionen hingelegt, dann wäre Julian Schieber wahrscheinlich in Nürnberg geblieben. Keine Ahnung. Aber ja, Freddy Bobic, der Manager vom VfB, hat einfach die Vorgabe gehabt, dass er deutlich Plus machen muss in den Transfers. Und mit Timo Gebhardt, der für 1 Million nach Nürnberg ging, war das halt die einzigste Einnahmequelle bisher. Die anderen, Bula Rouge ist ablösefrei weg, Celozzi ist ablösefrei nach Frankfurt, Del Piero ablösefrei nach Hoffenheim. Das ist zwar viel Geld, was sie gespart haben. Celozzi hat sich auch nie wirklich durchgesetzt bei euch, ne? Bei den Stuttgartern, Entschuldigung, sage mal, bei euch. Ja, er hat halt Spiel auf der rechten Verteidigerposition, die schon seit Jahren Manko ist beim VfB, der mit Bula Rouge. Ich komme ja drauf, weil es halt ein Bayern-Jugendspieler damals war, von dem man auch relativ viel gehalten hat. Ja, als er war nicht bei Karlsruhe? War das nicht? Ist der von Bayern nach Karlsruhe gegangen? Weil den haben sie damals von Karlsruhe verpflichtet, die Stuttgarter. Das kann gut sein, ja. Ja, es ist, ich sag mal, ein solider, ein guter Zweitligaspieler, mehr ist aber leider, glaube ich, nicht. Vielleicht auch im richtigen Team, vielleicht jetzt in Frankfurt, vielleicht kann er da Fuß fassen. Ja. Zu wünschen wäre es ihm, weil er ist, glaube ich, ganz sympathisch, so wenn ich mal ein Interview oder so mit ihm gehört habe. Aber ja. Aber Julian Schieber ist, ich weiß nicht, ob er schwer zu ersetzen ist, weil er hat halt letztes Jahr auch nicht viel gerissen. Ich meine, man muss beim VfB sagen, hier bei uns bei den Zugängen stehen jetzt zwar keine Knaller, aber sie haben mit Ibisevic letztes Jahr in der Rückrunde eigentlich quasi ihre Verpflichtung 2012 schon getätigt. Und nachdem Ibisevic verpflichtet wurde, war für Schieber klar, dass er auf der Position, auf der er spielen möchte, nicht spielen wird, weil Ibisevic dann halt auch einfach eingeschlagen hat Also Hanik und Ibisevic generell, die beiden, ne? Das ist ja wirklich ein Traumpaar. Ja. Und vielleicht schlagen sie nochmal zu auf dem Transfermarkt, aber Ich mir aber gut vorstellen, ja. Sie haben halt kein Geld, sie dürfen halt kein Geld ausgeben. Dann müsste ein Schnäppchen kommen, irgendwie aus dem Ausland oder so. Ob sie oder ob sie so sind. Ich glaube, dass die abgeschlossen sind mit ihrer Suche. Ob es was wird, wenn ich mir das jetzt anschaue, mit Zugänge, Abgänge haben sie eher miese gemacht, haben sie einen schlechteren Kader, aber das, oder ja, dafür haben sie auch mehr Geld, weil ein Bularusch hat halt seine 3 Millionen verdient im Jahr. Mhm. Das ist halt, ja, wenn du halt dein Stadion umbauen lässt für, was weiß ich, wie viel Millionen, dann musst du halt Geld sparen und mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine Saison spielen wie diese Saison. Zumal ich mag einfach den Trainer auch nicht. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt. Ach Quatsch. Labbadia ist halt. Und Bobic, Bobic ist okay, aber es gehört auch nicht zu meinen Favorites. Also, wenn sie Achter werden, dann ist gut. Ich würde sagen, Platz 8 bis 12. Ja. Dieses Jahr. Naja, da kommen ja ganz schön viele auf Platz 8 bis 12. Ja, ich meine, es sind halt, wenn man halt bei vielen es einfach auch nicht weiß. Ich meine, man weiß ja generell jetzt nicht, man kann davon ausgehen, dass Dortmund und Bayern und wahrscheinlich Schalke, dass die nicht unbedingt um Platz 6 bis 12 spielen, das ist klar. Aber jetzt beim nächsten Verein schon bei Leverkusen, da gehe ich einfach mal davon aus, dass die vorne mitspielen werden, dass die sich jetzt wieder fangen und eine gute Saison spielen. Sollen wir gleich zu Leverkusen gehen? Kommen wir zu Leverkusen. Jetzt wird es, glaube ich, interessant. Jetzt geht es Richtung Meisterschaft, würde ich fast sagen, ne? Ja, klar. Leverkusen ist ja sowieso immer im Dunstkreis der Meisterschaft. Trainer, ist der Hüppier, ist der Trainer oder was ist der? Ja, der macht es im Duett zusammen mit, wie heißt er denn? Oh, wie heißt er denn? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Liegt es auf der Zunge? Ist ja egal. Kommt vielleicht nachher noch. Ist der Lewandowski? Ja, genau. Ist der Onkel? Die Mutter von Robert. Die Mutter von Robert. Die Mutter von Robert. So gut. Wenn man auf die Abgänge schaut, Michael Ballack ist nicht schlimm, hat ewig wenig gespielt und hat auch noch viel Geld verdient. Ja. Was wehtun könnte, wäre vielleicht ein Barnetta, der zu Schalke geht. Ja, sehe ich auch so. Weil der eigentlich immer ein guter war. Dann natürlich Derdiok im Sturm. Ich weiß nicht, wen sie verpflichtet haben für den Sturm als Ersatz, ob sie... Sie haben mit zwei relativ Unbekannte verpflichtet, sage ich mal, einen Junior Fernandes, der eigentlich Stürmer spielen soll. Und Semet haben sie verpflichtet für die Offensive. Jesil Semet und diesen Junior Fernandes. Und ich denke mal, Stürmer Nummer 1 wird Stefan Kießling sein. Ja, mit Sicherheit. Das wird vielleicht eben auch ganz gut tun, wenn er einfach mal das Vertrauen bekommt, Stürmer Nummer 1 zu sein. Und ja. Ja. Warten wir ab. Also da kann was gehen. Vor allem, ich sag, Philipp Wollscheid in der Innenverteidigung haben sie auf jeden Fall einen guten Mann hinten drin und warten wir es ab. Also da träume ich eigentlich schon viel an. Ja. Auch den jungen Tor, den sie haben. Adler, das Problem ist endlich geklärt, der ist weg und ich glaube, die können schon um die Champions League Quali können sie auf jeden Fall mitspielen. Also Platz 3 bis 5 würde ich mal bei Leverkusen. Ja, und dann ist natürlich noch diese ewige Hängepartie über Lars Bender. Ach, was ist da mit Bayern los? Geht er hin? Geht er nicht? Er will ja unbedingt, ne? Aber, ja, Leverkusen lässt ihn nicht. Ähnliches Thema ist ja auch mit André Schürrle. Chelsea hat ja sein Angebot von 25 auf 30 Millionen erhöht. Schürrle hat auch gesagt, Chelsea würde ihn reizen. Ja, mit Marien würde er dann auch einen Bundesligisten, einen alten Nationalmannschaftskollegen wieder treffen. Auch da sagt Leverkusen nein. Wir wollen unsere Stammspieler, unsere herausragenden Persönlichkeiten aus der Mannschaft nicht verkaufen. Und ja, es waren insgesamt 55 Millionen, die sie hätten einnehmen können, um dann wieder zu reinvestieren. Weiß ich nicht, ob die dann jetzt noch, man sagt ja immer so, ob die jetzt noch ganz mit dem Kopf dabei sind, ob sie sich jetzt noch völlig aufopfern für den Club. Und ich bin sehr gespannt, wie das da jetzt abläuft. Also kann natürlich in die Hose gehen, wenn sie Kacke spielen, dann heißt natürlich, hätte er die zwei verkauft. Ich meine, der Druck auf Schürrle und Bender ist natürlich jetzt auch groß, weil wenn sie nicht spielen oder wenn sie Kacke spielen, wird man natürlich den Verantwortlichen von Leverkusen natürlich auch den Vorwurf machen. Aber ich schätz sie gut ein dieses Jahr. Dass sie vielleicht wieder ein bisschen zurück zu alter Vizekusen, dass sie da schon wieder hingehen können in die Richtung. Ja, das und auch so. Und auch mit dem Hüppi haben sie einen guten Trainer. Denke ich auch, ja. Sympathischen Trainer und ja, ich glaube schon, Völler sowieso als Manager, das könnte funktionieren.